So. Jui, jui, jui, jui. Kinder, machen wir. Wir müssen jetzt hier. Ich muss mich mal erstmal wieder mit dem Telefon einloggen. Einlochen. Einlochen ist eigentlich auch nicht schlecht, was? Statt einloggen finde ich ganz gut. Ah ja, Kollege. Kollege Langenfeld. Das war jetzt für mich? Ist mit dem Geist schon wieder ganz woanders? Ja, natürlich war es für dich. Hier ist da keiner, mit dem ich mich unterhalten kann. Ich muss nach vorne schauen. Du unterhältst dich immer mit irgendjemandem. Ich muss nach vorne schauen. Weil du mich hier zutextest und sagst, oh, ist zu Ende. Ja, schwupp. Dann muss ich nach vorne schauen. André, tut mir leid, dass ich hier nur wieder mal nach vorne schauen muss. Steuerung alt entfernen. Unbedingt, ja, was zu bedeuten hast, wenn du mit, also einfach hier so redest. Das könnte unter Umständen auch mit jemandem sein, der hier zufällig im Studio steht. Mit dir aber, nee, stimmt ja, nee, wer steht denn hier zufällig im Studio? Der Hicke gerade. Naja, siehst du, genau, mit dem unterhalte ich mich doch gerade auch. Du könntest eigentlich auch Musik spielen und das Mikro wieder zumachen. Warum denn? Naja, dazu muss ich erstmal die Musik einlegen. Die Leute da draußen, worüber wir uns dann das interessiert die! Die wollen, die nehmen teil an deinem Leben. Meinst du rhetorisch? Na klar, ist nein, ja nicht rhetorisch. Die wollen, wer jetzt. Ich kann. Nicht zu wissen haben. Na, vielleicht so, sollen wir dich mal zu einer Neugierbeausbefragung ausschreiben? Wir können hier alle anrufen und fragen, wer mal was genaueres von Langenfeld wissen will, kann hier anrufen. Genau, entweder er selber oder ich gebe Auskunft. Du antworten und musst natürlich den Leuten suggerieren, ich gebe auch da. Ich würde dir empfehlen, selber Auskunft zu geben. Ja, aber ich sage, weil du mich wenn ich das mache, mein lieber Scholli, da bleibt kein Ohr getrocken. Das würde ich, glaube ich, eingehen, das Risiko. Kein Ohre. Welches Risiko würdest du eingehen? Ich bin mir ja nicht so sicher, dass ich jetzt hier alles genau so mithabe, wie ich es mithaben will. Ach Mensch, ist das wieder hier alles ein Mist. Spiel nochmal 3 Groschen, Opa. Nein, jetzt ist mir der Hype so trocken. Ja, spiel ich doch dann. Na, weil ich in der letzten Woche Thema Plan gemacht habe. Und da passt ja natürlich die Ballade von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Ja, mach dir nur einen Plan und dann aber geht's weiter. Das ist modern so als Titel, wa? Ja. Eine Unzulänglichkeit ist so. Ja. Wie gerade so frisch irgendwie aus irgendeiner Autorenwerkstatt. Das ist nicht wie aus einer Autorenwerkstatt, sag mal, hör mal auf. Wie aus dem Hip-Hop-Schreibkurs oder was? Nee, da nicht. Sag mal, gibt's eigentlich einen Hip-Hopper, dem du mal gerne nochmal begegnen möchtest? Die Hand reichend schütteln, mit dem du vielleicht mal abends eine Ziehung um die Häuser machen wolltest? Gibst du was? Ja, natürlich frage ich Fragen. Macht ja sonst keiner. Bestimmt. Sag mal, hier die Anrufer pennen auch gleich ein. Wieso, die klingeln doch. Na, die ist gut, da klingelt einer. Das ist doch demütigend, oder? Du meinst die anderen daneben? So, jetzt hier die Panzerstaffel, die T-34 können losfahren und Fritz-Studio planieren. Das ist überflüssig. Wir hören jetzt alle andere Sender. Ich höre jetzt andere Sender. So an. Ganz schön einfach gestrickt, die Hörer, wa? Wieso denn? Ja nicht. Na nee, das ist natürlich eine Drohung. Bei mir wissen die das da hin und wieder. Nee, man wirft total unauffällig so einfach so in den Raum. Mann, jetzt ruft ja keiner an. Ja nicht. So habe ich das überhaupt gar nicht gemacht. Jetzt hör doch mal auf. Die Hörer schlafen wir alle. Naja, so ist es doch. Natürlich schlafen die Hörer. Was hast denn du für einen Eindruck vom Hörer? Gar keinen. Ich sehe den ja siehst nicht. Siehst du? Aber ekel. Du siehst den. Hin und wieder bei den Videoschnipseln zum Beispiel, am Donnerstag. Da schlafen die, oder wie? Nee, da schlafen die nicht. Aber da sind sie hellwach und das ist ja das Erstaunliche. Aber so dienstags, da sind die erstmal mal so checkermäßig unterwegs und mal kicken und sowas. Ja, so checker. Die Hose noch mal ein bisschen hoch, den Gürtel noch mal eh noch weiter und dann ein bisschen runter. Also, du meinst erst hoch und dann ja... Naja, erst hoch und dann hoch, eh noch auf, wieder runterschieben. Das ist lässig und... Genau, wie Lenin sagt. Eins hoch, zwei runter. Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus. So, da sind wir jetzt wieder aber irgendwie ganz... Was habe ich denn hier für CDs in meiner Tüte immer... Ach Gott, na, das ist wieder, ach, wer weiß, was das ist. Ach, will ich gar nicht wissen. Oh. So, Kinder, wir machen mal erstmal, dass wir hier, das muss ich mal alles ein bisschen hier beruhigen. Wir machen jetzt mal erstmal, oder machen erstmal Kuhglocken Rock'n'Roll, oder Kuhglocken Rockmusik. Das ist ja irgendwie mal eine dankbare Geschichte, da freut man sich, das hört man ja, ne, kriegt man sonst nicht zu hören, zuständig dafür bin ich. Und dann könnte ich ja, weil das letzte Mal so unqualifiziert war, dass wir vielleicht nochmal so einen schönen Anfangsmonolog. Tach, na, geht so und selber, muss ja, na denn, Rinja hauen. Dass wir vielleicht so einen Anfangsdialog erstmal machen, dass wieder so ein bisschen menschliche Wärme hier aufkommt. Ansonsten ist mir das alles echt ein bisschen zu anonym. Radio ist sowieso scheiße. Man steht hier solo in so einem Studio, sieht überhaupt ja keinen und draußen sitzen vom Radio und machen sich über einen lustig und man kann sie nie wehren. Das ist nicht schön. Mountain. Ich kann euch sagen, wenn es diese Kuhglocken-Rockmusik nicht gäbe, ich wäre schon das eine oder andere Mal von der Brücke gesprungen, glaube ich. So, bam, aber tippt an die Kuhglocken-Rockmusik. Tag. Hey, an alle. Fritz. Ach, schon wieder Leni. An alle. Habt ihr ein Telefon hier? Mein lieber Scholli. Heute ist hier was los. Mein lieber Scholli. So, und ihr könnt mir jetzt vorstellen, dass wir jetzt erstmal einen anständigen Begrüßungsmonolog-Dialog machen. Und zwar, und jetzt musst du aber mal zuhören, dass es einfach mal ein bisschen qualifizierter wird. So richtig, Tach, ich sage Tach, Tach. Oder wer zuerst sagt, sagt Tach, Tach, Tach. Na? Geht so. Und selber? Muss ja. Na denn. Rinjauen, Rinjauen. Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir das hinkriegen. Kinder, das ist hohe Kunst. Aber das jetzt mit so einer überzeugenden, souveränen Lässigkeit zu gestalten, darin besteht natürlich die eigentliche Herausforderung für euch. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, so. 70 97 110. Und die eigentliche Sendung würde dann danach erst anfangen. Jetzt nur ohne alles andere. Tag, Tag, na, geht so. Und selber muss ja, na denn, Rinjahauen, Rinjahauen. Tag. Tag. Na? Na, geht so. Muss ja. Und selber? Ja, muss ja, wa? Na denn. Rinjahauen. Ah, super. Das hat ja schon fast funktioniert. Also jetzt nochmal, ich fang wieder an. Tach. Tach. Na? Na? Nee, na, ich sage na und du sagst, na ist schon praktisch die Frage, wie es dir so geht. Na und du sagst, geht so und selber. Okay. Na? Also nochmal. Tach. Tach. Na? Geht so. Und dir? Muss ja. Rinjahauen. Nee, na denn. Na denn, Rinjahauen. Nee, du na denn und dann sag ich Rinjahauen oder sagst du noch Rinjahauen? Na gut, na denn. Rinjahauen. Rinjahauen. Super. So Kinder, das machen wir jetzt noch, bis es eh mal fehlerfrei klappt und dann könnten wir mit der Sendung anfangen. Hallo, wer? Also nee, Tach. Tach. Na. Na. Nee, nicht na, du sagst nicht na. Du musst ich sagen na und du sagst geht so. Und selber? Verstehst du, im Na ist schon die ganze Frage eigentlich nach allem drinne, was die Verwandtschaft macht und so. Ja. Also nochmal, Tach. Tach. Na? Na, und du? Nee. Na ist eine Frage von mir. Ach so. Und da musst du ja darauf antworten und sagen, geht so. Und dann packt dich aber natürlich die Neugier und du fragst, und selber? Ja. Verstehst du, also nochmal, Tach. Tach. Na? Na, und du? Nee, geht so, und selber musst du fragen. Also nochmal, Tag. Tag. Na? Na? Nee, nicht na, ich sage na, und du sagst geht so und selber. Ja, geht so. Nochmal, Tag. Tag. Na? Na? Mensch! Geht so. Geht aber so. Und jetzt musst du dich nach meinem Befinden erkundigen. Ja, wie geht's denn so? Und selber eigentlich. Ja, das ist sparsamer, verstehst du? Wie geht's denn so? Ist einfach viel zu viel Worte. Ja, klar. Ja, und selber? Muss ja. Ja, und Kapielski, was macht der so? Kann ich nur, ach so, Kapielski, da gibt's schöne Neuigkeiten, gibt's wirklich schöne Neuigkeiten. Wunderbar. Tolle Neuigkeiten. www.2001.de. Da veröffentlicht er ja seine ganzen Bücher, die kann man da alle bestellen oder so. Da hat er so einen Blog, da kann man also für Nullewehr quasi immer schön Kapielski lesen. Aha. Da muss man 2001 in jedem Wort, www.2001.de Aha. Und dann sieht man auf der Startseite, glaube ich, zwei so unbestimmte Gesichter rechts unten. Aha. Und die sind Bröckers und Kapielski. Und wenn man Kapielski anklickt, dann landet man bei dem seinen Blog. Das ist gut. Und wann kommt der mal? Ja, ich muss den einladen. Ja, das höre ich ja schon seit 3 Jahren. Oder? Mann. Ah, jetzt hör auf, jetzt haben wir ja noch angefangen zu quatschen. Ja, eben, Soll er ja nicht sein. Ja, ja. So, Rinjahauen. Ja, Rinjahauen, alles klar. Tach. Tach. Na? Wie jetzt so? Das reicht nicht, du musst mich fragen, wie mir geht, also uns selber musst du fragen. Na, dann Tag, Dr. Kutschner, wie geht's ihm denn so? Kinder, das ist aber echt extrem scheiße schwer, oder? Hier also dieses wunderbare Minidrama. Du stell dir mal vor, du wärst Schauspieler und musst jetzt den Faust spielen. Da hast du so einen Batzen Text und hier ist es so einfach eigentlich. Tach, Tach, na, geht so und selber muss ja, na denn, Rinjahauen, Rinjahauen. Nächster Versuch. Tach. Tach. Na? Was? Muss ja, ne? Sag mal, ihr müsst euch auch ein bisschen Gedanken machen bei diesen Dialogen. Man kann die jetzt nicht nur einfach nur so runterrotzen. Richtig. Rinjahauen. Rinjahauen. Genau. Mann, war das gleich wieder deprimierend. Tach. Tach. Na? Geht so. Und selber? Muss ja. Rinjahauen. Nee. Na denn. Na denn. Rinjahauen. Rinjahauen. Na, das war's doch schon fast. Jetzt mal, also jetzt wäre ich mal... Tach. Tach. Na? Geht so. Und selber? Muss ja. Na denn? Rinjahauen. Rinjahauen. Super! Oh. Yippie! Du kannst dir eine Musik wünschen. Na dann fällt dir... ich mir ein Ofenlied. Ach du Scheiße. Echt? Ja. Oder was? Das Mauerlied. Das Mauerlied ist eigentlich noch besser. Welches Mauer? Welches denn? Die Mauer. Wir wollen eine Mauer bauen. Warte, wir wollen eine Mauer bauen? Die kenne ich ja, kenne ich den? Ist der Nein, den stehst du doch. Also, nein, den ist kenn ich doch noch die Mauer hier. Hat uns... Oder komm, wir lassen uns erschießen an der Mauer, um mal 10, wenn es die Mauer sein muss. Hand in Hand, an der Mauer, Hand in Hand. Aber warte mal, ich muss jetzt mal kicken. Wenn ich den Ofenlied nicht finde, der Nips, komm, wir lassen uns erschießen. Was hältst du denn davon? Ja, klar. Ist so schön, oder? Ja. Scheiße, ich finde das jetzt hier nicht, das Mauerlied. Ah, ist das wieder ein Ärger. Und das Ofenlied hast du auch nicht. Nee, das Ofenlied finde ich jetzt gerade. Also eigentlich das Ofenlied finde ich nicht und das Mauerlied finde ich eigentlich auch nicht. Aber komm, wir lassen uns erschießen, finde ich. Hast du denn noch das mit den ganzen Krankheiten? Ich habe Halsschmerzen und sowas. Ja, das habe ich. Oh, das habe ich natürlich. Ja, das habe ich. Das wäre natürlich auch geil. Ach so, scheiße, mal gucken, ob ich es jetzt hier habe. Ah, da habe ich aber wieder auf die Kacke gehauen hier. Mein lieber Scholli, nein, was bin ich unzuverlässig und ein Angeber. Ach. So. Mann, jetzt aber Tempo. Oh, Tempo, schneller, Kuttner. Oh, Hilfe, mein Lieb. Oh, Mann. Hier sind... Oh, Ofen. Oh, alles. Ofenlied ist da? Komm, wir lassen uns erschießen. Die Mauer hat uns getrennt und ich bin müde. Alles ist da, jetzt musst du dich entscheiden. Nein, welches Ofenlied? Ofenlied? Ja. Okay, hier kommt ein Ofenlied. Für wen? Nils. Für Nils, du hast es dir verdient, mein Lieber. Ja. Los, wir machen es doch mal richtig, um die Leute zu demütigen. Tag. Tag. Na? Geht so, und selber? Muss ja. Na denn? Ringehauen. Super. So, und hier ist es, tschüss Nils, hier ist es, oder, ich hoffe, ja, hier ist es, Ofenlied. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Guten Morgen, lieber Backer, im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Ich hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Frag die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Frag die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Backer holt her. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. So, das war das Ofenlied. Damit kann jetzt praktisch die Sendung ernsthaft beginnen. Mein Thema heute, nachdem wir ja letzte Woche über... Planwirtschaftler des eigenen Lebens sich hier vorgestellt haben, würde ich heute euch fragen wollen nach einfachen Lebensverbesserungsmaßnahmen. Einfache Maßnahmen entweder eurerseits oder was die Umwelt betrifft oder was die Leute, die sich zu euch verhalten, betrifft. Maßnahmen, die jetzt gewissermaßen euer Leben verbessern würden. Also einfacher, wo ihr sagen würdet, wenn ich immer dann wäre, würde ich ein besseres Leben führen. Wenn die sich so, dann würde ich ein besseres Leben führen. Das wäre schön, wenn das jetzt was tatsächlich realistische Lebensverbesserungsmaßnahmen wären, die zu erreichen sind. Also nicht so eine Million in meinem Leben wäre besser. Ich würde fast ja bezweifeln, dass es dann besser wäre. Anders wäre es mit Sicherheit, aber ob es wirklich besser wäre, ist nicht so ganz klar. Jedenfalls also so eine Geschichte nicht, sondern es müssten schon Sachen sein, die tatsächlich vorstellbar, realisierbar, machbar sind und die die Qualität eures Lebens deutlich steigern würde. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Tag! Tag, Dr. Kuttner. Na? Na, wie? Jetzt fangen wir den nochmal von vorne an. Aber wobei, eigentlich wäre es schon ganz gut. Irgendwie zu üben, bis es sitzt. Dr. Kuttner. Ja, ha, ha, ha, ha. Ist das wirklich wahr, dass du Doktor der Philosophie bist? Na ja, logisch. Na denn, alle Wetter, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wieso hättest du mir das nicht zugetraut? Was soll denn ditte? Oh, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Na, den Eindruck hat allerdings auch, dass du, weiß Gott, nicht wehst. So, genau. Von wo aus rufst du an? Ich rufe aus einem kleinen Ort namens Brück an. Brück? Genau. Hör auf. Und ich wollte mal hör fragen, auf, Brück! Brück ist mir in denkbar unangenehmste Erinnerung. Genau, weil da nehme ich mein kleiner Cousin Marius. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, woher soll ich den kennen? Naja, der ruft bei dir auch immer an. Ach so. Genau, und ich krieg den zu Hause nicht und deswegen dachte ich, der ruft bei dir an. Du rufst mal bei mir an, dass du ihm willst. Was willst du ihm sagen? Na, ich muss mal persönlich mit ihm abquatschen. Was denn? Na, holen doch mal erstmal rein, dann wirst du schon hören. Nee, ich krieg, hier die Leitungen sind besetzt, ich krieg den jetzt nicht so einfach rein. Na, du siehst doch bestimmt auf deinem Pult da irgendwo die Vorwahl. Du musst bloß gucken, 033844 und das wird da dann schon sein. Nee, ist nicht. Ach doch. Ist komm, nicht, ist komm, nicht. Mach mal. Ist wirklich nicht. Du, ich würde es ja machen, ehrlich. Würde mich das so total interessieren. Echt? Ja. Na toll. Hast du die Nummer von dem? Dann könnte vielleicht der Kollege Sedelke draußen den mal anrufen. Aber der geht ja nicht ran, sagst du, oder? Was? Nee, der geht nicht ran. Ach so, naja, dann hilft es aber auch nicht, wenn der den anruft, oder? Na du, der ruft garantiert bei dir an, deswegen kriege ich ihn nicht. Na, ach so, na, dann soll er mal auflegen und dann ruft Grischa bei dem an. Ich stelle dich mal raus zu Grischa Sedelke und der kann jetzt mal versuchen, da eure Verbindung herzustellen, okay? Okay, super. Gut, also du musst einfach mal warten und dann machen wir mal, dann klären wir nachher das Persönliche, was du da mit dem zu bereden hast, okay? Super. Gut, okay. Ich setze mich auf die Warteschleife, mal gucken, was passiert. Ach Gott, bin ich wieder gespannt, was jetzt hier wohl passiert. Hallo? Hallo, Tag? Na, sag mal. Dann muss man doch nicht anrufen, wenn man gleich wieder auflegt. Tag? Ich hab nicht aufgelegt. Nee, vor dir. Ach so. Tag? Tag. Na? Ich bin... Das ist jetzt ein bisschen ernsthaft, weil ich bin in der Psychiatrie. Ich durfte eigentlich auch nicht telefonieren. Ach so, nee. Aber das ist meine Lebensverbesserungsmaßnahme, weil ich bin krank. Also, was heißt krank? Das heißt, deine Lebensverbesserungsmaßnahme ist jetzt gleich einfach hier anzurufen? Ja, zusätzlich sozusagen. Das klingt jetzt so traurig. Ich bin nicht alleine hier. Ja, aber ich spreche trotzdem als Einzigster. Nee, jetzt klingt, jetzt nicht. Klingt so. Als ob du nicht alleine wärst. Sag, wie heißt du denn? Matthias. Matthias, hallo Matthias. Hallo Jürgen. Ja. Ich sag einfach Jürgen. Ja, sag einfach Jürgen. Du bist jetzt echt in der Psychiatrie? Ja, in Potsdam. Ich habe jetzt einfach den Ort verraten. In der Aue. Wiederhole ich nochmal laut. Naja, ist wieso? Naja, macht ja nicht, oder? Wieso? Na, wir wissen ja, es ist ein bisschen schwer, laut ein bisschen lang. Aber. So, ich geht wieder. Kannst du da Radio? Kann man da eigentlich Radio hören? Na, Radio hören kann man schon. Telefonieren auch. Sollte man nicht. Also, ich finde es gut, aber eigentlich ist das nicht erlaubt. Ich glaube, die Pfleger hören nicht Radio, sonst wären sie schon hier. Ach so. Ach echt? Meinst aber du? Das ist die ganze Gesetzliche sozusagen schon geklärt. Jo. Wenn jetzt oder die ganze. Ich habe ein bisschen Angst. Warum? Naja, ich denke jetzt immer nur, dass die Pfleger kommen könnten und so. Eigentlich ist es ja schön, hier zu telefonieren. Ja, aber wenn die Pfleger kommen, dann gibst du denen den Hörer und dann unterhalte ich mich gleich mal mit denen. Ja, oh, jetzt hör ich nicht. Du darfst jetzt nicht reden. Ich telefoniere gerade und zwar im Radio. Ihr müsst leiser sein. Warte, jetzt wollte ich sagen, wartet. Wo bist du denn da jetzt genau? Ist das so ein Fernsehzimmer oder was? Na, so der Raucherraum. Der Raucherraum? Das, ja, das auch halt, ja. Ach, das ist aber gut, weil, dass man wenigstens noch rauchen kann da, oder? Ja, das schon, ja, ja, ich wollte eigentlich aufhören zu rauchen, aber klappt dir nicht so. Ach so, das ist natürlich auch wieder blöder, oder? Wenn sie dann ein Raucherzimmer einrichten, man eigentlich aufhören will. Warum bist du denn in der Klapper? Naja, ich hab nicht, einfach warum. Oder willst du das nicht sagen? Also, musst du das nicht sagen? Ich kann es nicht so ernst sagen. Ich hab, ich verbringe so viel Zeit, ich bin nicht ausgezogen. So diese, was könnte man für sich tun, fällt mir jetzt gerade ein. Den Wohnort wechseln, das habe ich nicht mehr geschafft zu machen und deshalb... Hast du nicht geschafft, das zu machen? Nee, habe ich nicht. Und dann hat irgendwie mein Vater die Initiative ergriffen und ich habe mich dem eröffnet. Dein Vater hat die Initiative ergriffen? Ja, der hat irgendwie, jetzt mal... Ach so, für die Allgemeinheit. Mein Vater jetzt oder irgendwie Angehörige, weil es seine für nahe Menschen machen will. Er ist zum Amtsgericht gegangen und hat einen Antrag auf Betreuung gestellt. Und dann hat es irgendwie eine Betreuerin, die wiederum einen Antrag auf Einweisung gestellt hat. Und dann hatte ich so eine Einweisung, war schon in der Psychiatrie und habe gesagt, ich bleibe nicht. Und der Arzt meinte, ich brauche auch nicht bleiben. Und dann bin und jetzt bin ich doch hergekommen, weil der Richter meinte, ich muss her. Also du bist nicht ganz, freiwillig. Nicht freiwillig, genau. Darum bin ich hier, könnte man auch sagen, weil ich nicht freiwillig Du bist jetzt aber auch nicht unfreiwillig da, oder? Ist so eine Mischform bei dir, oder? Na, ich durfte nicht gehen, dann wurde gelockt, dann, also wie meinst du denn jetzt? Also, naja, von dir aus. Also würdest du jetzt auf deine Kopf raus... Du würdest bleiben jetzt. Ja, erstmal. Ja, ja, das meine ich. Also das ist so ein bisschen dazwischen. Ja, so ein bisschen dazwischen, aber ich reich den Hörer mal weiter erst. Ach so, an wen denn? Nein, da ist noch jemand. Ach so. Ja, ganz viele. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Madeleine. Hallo, Madeleine. Ja, ich bin schon über ein Jahr hier gerichtlich. Hör ich da jetzt ein bisschen Stolz in deiner Stimme? Nee, aber man dran gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an alles. Ja, man wird hier eigentlich nur mit Tabletten zugepumpt, deswegen. Ach so, echt? Ja. Und dann kann man sich aber, oder, und wie ist es mit den Tabletten? Naja, da ist man eigentlich so drauf, ob man ihn gekifft hat oder so. Also, es gibt Schlimmeres, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber sind ja scheinbar ja ein paar okaye Leute da zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also zurzeit sind wir ein paar Jugendliche und da jätet. Ja? Ja. Matthias, kommt man mit dem aus? Na, der ist ein bisschen verpeilt, aber es geht schon. Naja, gut, aber dazu hat er nur alles Recht der Welt, wenn er in der Klapper ist, oder? Ein bisschen verpeilt zu sein. Ja, auf jeden Fall. Weswegen bist du da? Na, wegen Suizidgefährdung. Ach so, echt? Ja, ja. Ah, und weißt du warum? Naja, das ist so eine Borderline-Störung mit drin, die ich habe. Was heißt denn das? Ja, Borderline heißt Selbstverletzung oder alte Vergangenheit und so, die war nicht so schick. Aber warum denn Selbstverletzen? Naja, weil es nicht wehtut, also weil man so die Aggression irgendwie unter Kontrolle hat, irgendwie sich. Echt? Ja. Und das ist, also das Komische ist ja, dass man sich in sowas immer sehr schwer rinversetzen kann, wa? Ja, eigentlich. Also so als Fremder jetzt irgendwie von draußen. Man kann da jetzt irgendwie nicht sagen, ist Blödsinn, lass ich lieber sein. Ja. Ja, die Ärzte, die sind ja so bekloppt, die merken das ja nicht mal so. Die können sich überhaupt nicht dran versetzen. Die verschreiben irgendwelche Tabletten und dann ist gut. Ist aber eben auch extrem schwer, sich drin zu versetzen. Also mir fällt das jetzt auch total schwer. Was, wie kommt man dazu, sich so selbst zu verletzen? Oder was für einen Grund gibt's denn, gäbe es für dich, dich umzubringen? Na, einfach Blut zu sehen oder wenn man irgendwelche Spannung hat oder so. Ja. Oder gibt's keine anderen Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Nee, nicht wirklich. Also ich habe hier noch eine Borderline-Patientin, die kann ich dir mal geben. Mein Kinder, jetzt treibt ja mich hier aber auch in Wahnsinn. Echt? Ja. Ja, super, dann komm her, kriegst du schöne Pillen, die ein bisschen drehen und dann sind wir schon zu viert. Können wir super Karten spielen, oder? Genau, das müssen wir ja hier machen. Genau, Party in der Klapper, Kuttner ist dabei. Oh, ja, gib mal hier noch die andere Borderline-Person und den Borderline ich hier auch noch ein bisschen, mein ja, Lieber. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Ja, also ich bin die Maika und ich bin eigentlich hier wegen der bipolaren Störung. Warum freue ich? Ja. Nein, wir freuen uns einfach, weil wir so schön durchgekommen sind. Ja, erstmal im Sender und dass wir doch mal ein bisschen so an die Medien gehen können, weil die Zustände hier halt doch nicht immer so toll sind. Wie bei uns. Dann will ich mich auch vorstellen. Hallo, ich bin Kuttner, ich arbeite bei Fritz, weil ich auch eine bestimmte Störung habe. Eigentlich sind wir alle krank und wir haben eigentlich schon eigentlich haben wir, dass genau. die Gesellschaft draußen eigentlich noch viel kranker ist. Also wenn man mal so Straßenbahn fährt oder Bus fährt, also mir, es geht ja eigentlich um ein Thema hier, Lebensmaßnahmen, also welche Maßnahmen man ergreifen sollte, um sein Leben zu verbessern. Lebensverbesserungsmaßnahmen, genau, das wäre das eigentliche Thema. Ja, genau, also da haben wir, da versuchen wir uns ja hier auch immer ständig Gedanken zu machen, das ist ja unser Thema. Ja. Die wollen ja alle mal unser Leben verbessern, aber wir haben noch nicht so richtig was gefunden. Deswegen hören wir jetzt schon ganz gespannt zu, was die anderen nachher vielleicht noch zu sagen haben. Na, da bin ich ja auch gespannt, was da heute noch passiert. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, hauptsächlich denke ich mal, dass wir uns erstmal aus den Fesseln dieser Krankheiten befreien und vielleicht gesund werden. Und das Problem ist, wenn wir gesund werden und wir kommen raus, sind wir wieder krank. Also ja. Wir wissen es doch nicht. Wie lange? Gut, also, Laumela Klapper, wie lange bist du schon da drin? Na, ich bin auf richterlichen Beschluss hier, weil ich auch einen Suizidversuch gestartet habe, aber den ich dann natürlich auch bereut habe. Und jetzt bin ich jetzt noch ungefähr 3 Wochen hier oder so. Und wie lange bist du drinne? Na, jetzt schon 3. Was heißt denn 3? 3 Wochen. 3 Wochen. Jetzt 3 Wochen und noch 3 Wochen. Und man, das Komische ist, man trifft hier auch immer wieder die gleichen Leute, wenn man hier öfter mal landet. Aber die scheinen ja irgendwie eigentlich doch irgendwie relativ okay zu sein, oder? Also ich sag mal so, wenn nicht so viele Rentner da sind, ist es okay, ja. Weil oftmals hat man noch so eine ältere Leutchen, die halt auch nicht mehr so viel reden. Also hat man natürlich, also es gibt auch welche, die absolut krank sind. Aber ich finde schon, dass die mehr tun sollten hier. Ja, du meinst jetzt die Ärzte oder die Pfleger oder was? Naja, die Ärzte. Ich sag mal, die Pfleger sind eigentlich noch relativ in Ordnung, möchte ich mal so sagen. Aber ich gebe nochmal kurz Matthias zum Abschluss, weil der ist ja eigentlich derjenige, der uns hier auf den Sender gebracht hat und uns hier... Moment. Ja. Ich hatte die Idee anzurufen, aber im Prinzip hat es keine bessere Idee zu sagen. Also, meine Maßnahme ist zu sagen, ich bin hier. Das war jetzt deine Lebensverbesserungsmaßnahme. Ja, ich kann nochmal anrufen innerhalb von den nächsten 2 Stunden. Kannst ja nachher nochmal versuchen, ansonsten klang das jetzt schon irgendwie ja nicht so schlecht. Die Leute, die da sind, sind ja nicht die allerverkehrtesten, oder? Ja, wir haben jetzt noch die Frage, was du für eine Idee hast, was wir jetzt tun könnten. Einfach so. Wie, was ihr tun könntet? Überlegen wir uns selber noch. Die Frage ist noch in der Entwicklung. Also auf jeden Fall. Ich nochmal kurz erklären. Also ein Tipp habe ich auf jeden Fall erstmal so an die Allgemeinheit da draußen. Also ich würde sagen, Meditation ist ein guter Weg. Also erstmal die Selbstfindung über vielleicht auch über Außersinnliches. Versuchen, die Aura von anderen Menschen wahrzunehmen und so weiter und so fort. Also mehr so Richtung Yoga, das hilft mir persönlich ganz gut. Ja, ansonsten würde ich... Drogen sind absolut keine gute Lösung. Nein, also von Drogen würde ich jedem abraten, weil die benebeln absolut. Ja. Nee, also das würde ich wirklich nicht empfehlen. Also auch wer... Natürlich beruhigt. Nein, finde ich gar nicht. Also. Naja, kommt auf die Droge drauf an. Und auf die Menge und also so eher wie... Also ich sag mal, Zigaretten und ab und zu mal ein Glas Wein, denke ich, mal ist ganz in Ordnung. Das sind so Lebensmaßnahmen, also finde ich. Also man sollte alles in Maßen, alles in Maßen. Gibst du mir den Matthias nochmal? Ja, ich gebe nochmal Matthias. Okay. Hallo Matthias. Ja. Ich wollte nur sagen, ihr müsst einen Verein gründen und euch nicht aus den Augen verlieren. Und ich finde irgendwie, 3 Bekloppte sind doch besser dran als einer alleine immer. Also ich meine, Bekloppt ist jetzt ein bisschen so dahingerotzt gesagt, aber verstehst du, was ich meine? Hallo? Ja, wir werden erstmal die Adresse. Nein, natürlich, so einen geheimen Zirkel gründen, so einen Jakobinerclub. Verstehst du, wo man sich trifft? Leute, die sich kennen, die dieselben Probleme haben und die wissen, wie es den anderen geht. Jakobinerclub verstehe ich nicht, aber war ja also jetzt so, ist jetzt so real. Ich hab's schon wieder vergessen, meine Konzentration ist ein bisschen schlecht. Also einen neuen Typus. Einfach treffen und zusammenbleiben. Wir haben jetzt zwar keinen größeren Sinn als ein Tape, aber wir werden es schon schaffen. Okay, ich drück euch die Daumen. Ja, danke. Tschüss, guten Abend. Tschüss. Tschüss, Matthias. Tschüss an die anderen. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, jetzt der Nachtrag zur letzten Sendung, die Ballade von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens von Brecht und Weil aus der Drei-Groschen-Oper, hier in einer Neuaufnahme, gesungen von Helmut Qualtinger. Der Mensch lebt durch den Kopf. Sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug. und trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Helmut Qualtinger mit dem Lied. Lied heißt es, Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Tommy Wasch, ja. Sie sind mit Ihrem aktuellen Bühnenprogramm Steif on Stage im Februar und März in Berlin und Brandenburg unterwegs. Was können wir da als Zuschauer erwarten? Gut, folgender Plan. Wir präsentieren in diesem Winter eine bildgewaltige Multimedia-Show der Extraklasse. Unscharfe Dias, verwackelte Videos, Gedichte, die sich nicht reimen und Wortwitze ohne Worte. Und steht Ihnen noch jemand zur Seite? Ich werde dabei unterstützt durch die Big Band der Karl-Bonhoeffer-Klinik unter der Leitung von Jürgen Drews. Hinterlader Reloaded. Natürlich darf auch meine künstlerische Nachgeburt nicht fehlen. Michi Balzer, das Rathenower Witzfaktotum, ergänzt das Programm kongenial mit seiner stinkblöden Art. Ja. Tommy Wasch. Jetzt wieder unterwegs in Berlin und Brandenburg. Alle Termine unter fritz.de. Fritz. Und das hört man. 22.37 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Grischa Sindelke. Die SPD wird gegen die Abweichler bei der Abstimmung über die Gesundheitsreform keine Strafen verhängen. Das teilte Fraktionschef Struck am Abend in Berlin mit. Die betreffenden SPD-Abgeordneten hatten sich dazu verpflichtet, künftig Mehrheitsentscheidungen der Fraktion in den Ausschüssen umzusetzen. Bei der Abstimmung im Bundestag Anfang des Monats hatten insgesamt 20 sozialdemokratische Abgeordnete gegen die Gesundheitsreform votiert. Die Bundesregierung will nach den Worten von Umweltminister Gabriel den Ausbau erneuerbarer Energien in Europa vorantreiben. Gabriel sagte, bis 2020 sollen 20% der Energie aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft kommen. Im vergangenen Jahr hatten die erneuerbaren Energien EU-weit einen Anteil von 6,5% an der Energiegewinnung. Der Irak will zur Stabilisierung des Landes bereits im April eine internationale Konferenz abhalten. Das gab US-Außenministerin Rice in Washington bekannt. Zu dem Treffen sollen Vertreter der 8 wichtigsten Industrienationen sowie Iran und Syrien eingeladen werden. Bislang hatten die USA eine Einbeziehung der beiden irakischen Nachbarländer in die Gespräche abgelehnt. Die Grundlagenforschung in Europa soll bis 2013 mit insgesamt 7,5 Milliarden Euro gefördert werden. Das kündigte Bundesforschungsministerin Schawan bei der Gründung des Europäischen Forschungsrats in Berlin an. Generalsekretär Winacker betonte, das Gremium solle neue Strukturen schaffen. Derzeit gäbe es viele nationale Förderorganisationen, europaweit sei die Wissenschaft aber zersplittert. Und zum Sport. Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat der VfL Wolfsburg Alemannia Aachen mit 2:0 besiegt und der 1. FC Nürnberg schlug Hannover 96 mit 4:2. Damit sind Wolfsburg und Nürnberg im Halbfinale. Wetter. In der Nacht ziehen vom Westen her Regenwolken durch, die auch Schnee mitbringen können. Das Ganze bei 4 bis 1 Grad, deshalb wird es auch nicht glatt. Und auch morgen soll es dann regnen bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Storke und Fürstenwalde West haben wir Verkehrsbehinderung durch einen defekten LKW. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus.

Lebens- oder war das Ines oder wie sie irgendwie ihre seine erste lebensverbessernde Maßnahme war, jetzt tatsächlich eine psychiatrische Anstalt sehen, um erstmal so ein bisschen. Und jetzt die Frage, muss man dann natürlich irgendwie, wie es weitergeht, muss man natürlich irgendwie auch selber entscheiden. Und das schützt dann auch eine Klapper nicht. Also, die Frage an euch, Lebensverbesserungsmaßnahmen, das ist hier die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Der halbautomatische Anrufbeantworter, the so-called half-automatic answering machine, hat auch ihre Arbeit aufgenommen, das unter dieser Telefonnummer zu erreichen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 70 97 330. So, und jetzt habe ich ja erstmal hier die beiden Brücker, hallo? Ja, hallo. Hallo, hallo. So, jetzt erzählt doch mal, was jetzt da los ist bei euch und warum ihr euch irgendwie reden müsst, was jetzt irgendwie Ey, sag mal, Locke, sag mal, warum ist bei dir andauernd besetzt, Mann? Was ist ich? Mein Telefon. Versuchst du ja bei Kuttner anzurufen, wa? Sag mal, Kuttner. Ja? Wolltest du nicht eine andere Sendung machen heute? Eine Wunschsendung? Heute nicht. Ich habe gesagt, dass ich grundsätzlich durchaus in Erwägung ziehe, wieder mal eine Wunsch-Musiksendung zu machen, bei der man sich Musiken wünschen kann, die ich gerne hören würde. Das würde mein Leben echt verbessern. Das wäre eine Lebensverbesserungsmaßnahme. Das ist eine reelle Antwort, muss ich sagen. Das gibt's doch nicht. Ich will mit ihm quatschen und der quatscht mit dir. Ach so, ihr wolltet miteinander quatschen. Naja, aber jetzt lieber Onkel. Du sagst mal Doktor. Was denn? Dr. Kuttner. Ja, wer spricht denn da jetzt eigentlich? Wer mit wem habe ich es denn überhaupt jetzt genau zu tun? Der eine heißt Locke? Und der Locke, echt? Ja. Aus Brück? Richtig. Und der Onkel heißt? Scheitel. Was, Scheitel? Na, Locke und Scheitel. Ich bin der große Cousin von Locke. Oh. Ja, Locke und Glatze wäre aber auch super, oder? Sag mal, heuer. Ach, Quatsch. So, Locke und Scheitel, was ist denn jetzt nur euer Problem hier? Genau. Ey, Locke, du wolltest doch kurz nochmal fragen wegen heuer Klein, dass der mir noch was schuldet. Wolltest du ihn nochmal fragen? Wolltest du das fragen? Ich wollte das fragen. Ihr habt da auch voll einen Rad ab, oder? Sag mal, ich sitze dabei. Ey, du wolltest doch Kuttner noch mal fragen, wie ein neuer Kleinwelt, der mir was schuldet. Nee, du wolltest fragen. Ja, mir mal einen Fernseher versprochen. Und? Was ist? Der hat mich verarscht. Ja, richtig. Oder hat er aber auch guten Grund zu gehabt? Ja. Und dann wollten wir den noch was fragen, wa? Na, was denn? Locke, erzähl du mal. Locke ist planlos. Ach, Locke. Locke, was ist denn du los? Locke ist planlos, ich weiß nicht, was ich fragen wollte. Sag mal, Dr. Kuttner, warst du mal in Brück bei der Bundeswehr? Also bei der nicht bei der Bundeswehr, bei der NVA, genau, aber da habe ich sehr unangenehme Erinnerungen dran. Echt, ich habe auch da, also ich war auf dem Truppenübungsplatz. Warte, du warst da Gärtner auf dem Truppenübungsplatz oder was? Genau, so sieht's aus. Schöne was Scheiße. Was hast du denn da gemacht bei der NVA? Na, da musste, musste ich immer Wache. Nein, ich musste mal Wache laufen und funken. Echt? Ja. Wo warst du denn stationiert? Warst du unten in der Kaserne? Vorne, oder? Bei der ersten. Weiter hinten waren Raketen, wa? Die mussten genau, noch weiter laufen, wenn sie Aussagen hatten. Die waren voller Arsch. Vorne waren bekloppte Baupioniere. Das war ein total asoziales Pack. Ja, das stimmt. Und hat dir Spaß gemacht, ja? Ja, hat sie super Spaß gemacht. Pionierbau bei Pi-Bau 24. Ach, du Scheiße. Schöne Scheiße. Mein lieber Scholli. Ja, ja. Wie als Doktor jetzt? Auf Weiher. Ja. Wisst ihr, was jetzt geworden ist da draus? Na, nee, warten. Bundeswehr, oder? Genau. Und zu der Zusammenlegung haben sie quasi, also oben auf dem Truppenübungsplatz, da war da mal noch eine Kommandantur. Ja. Die haben sie jetzt so runtergelegt in der ersten Kaserne unten. Also quasi die Fleming-Kaserne, wie sie jetzt von der Bundeswehr hieß. Ach so, weil das sagt mir jetzt alle. Also ich meine, ich war da wie seit 20 Jahren nicht. Interessiert mich ohne Dreck. Ich werde da auch nie wieder hinfahren in meinem Leben. Ach, doch, ich war neulich, weil irgendwann war ich ja mal da. Na, mach das und mal. Ich habe ja da mal Videoschnipsel gemacht, aber das ist schon auch schon 5 Jahre her. Komm nochmal rein. In Brück und Kultur. Apropos Videoschnipsel, am Donnerstag sind ja Videoschnipsel. Genau, da wird auch um Mitternacht wieder was verlost. Da verlose ich doch wieder. Ja, genau, um 0 Uhr wird's werden wieder. Das geheime Wort, Kunti. Ja, das muss ich mir noch ausdenken. Das werde ich dann irgendwie sagen. Was ist geheime, das geheime. Na, ich weiß es jetzt noch nicht. Was das geheime Kennwort ist für Videoschnipsel, die zu gewinnen, für Videoschnipselkarten zu gewinnen. Und wo ist das? Na, in der Volksbühne in Berlin. Aber ganz in der Mitte. Was? Kann ich den Brück machen? Brücke ist doch super. Der Brück ist spitze. Du, das ist doch ein schöner Saal. Sag mal, Brück war ich lange noch. Brück war ich außerdem schon eben mal mit Videoschnipseln. Du, Kutti, und seitdem mache ich es nur noch in der Volksbühne. Kutti, ich würde dir auch anbieten, Locke und Icke, wir würden dir... Spitze, ihr würdet beide oben ohne, in der ersten Reihe sitzen, oder? Oh ja, ich komme nach Brück, super. Genau. Genau, Brück zeigen, sag mal, das ist doch keine Arbeit, das sind 2 Minuten. Oder, da steigt mal aus, sagt da, das ist Brück. Oh, die ersten fangen an zu brechen und dann war der Stadtrundgang beendet. Du Brück hat Jan schon viel zu bieten, ey. Ja, vor allem Schlag in die Fresse, oder? Mit McDonalds, kick mal den an. Ja, und der größenwahnsinnige Brücker Bürgermeister plant eine U-Bahn, nehme ich an, oder? Für Brück. Das ist ja, so ein Anschluss an die Metropolen der Welt hat. Eine U-Bahn nicht gerade, aber eine Tunnelunterführung unter der Gleise. Kick mal ihn an. Ja, dass die Hauptkreuzung in Brück quasi der Verkehr etwas geregelt davon stattfindet und nicht so wild und hektisch und gefährlich, wie er jetzt im Moment da abläuft. Oh ja, das ist echt gefährlich. Ist klar. Jungs, so, was war das jetzt? Thema war ja eigentlich Lebensverbesserungsmaßnahmen. Locker hat geantwortet, indem ich mal eine Wunschsendung wieder mache. Will ich, ja, nehme ich mir richtig vor. Aber das kann auch noch eine Weile dauern. Und Scheidel? Ja, bei mir eigentlich alles super. Ist das Klopapier, würde ich sagen. Ganz schöne. Achso, jetzt historische Sehen. Nein, zum Thema heute, hast du doch gesagt. So ja, Lebensverbesserung. Ach, du bräuchtest besseres Klopapier. Genau. Charmend. Ja, naja, dann ist doch. Das finde ich, das ist genau von der Bodenständigkeit, die ich irgendwie hier in diesen Gesprächen immer wieder versuche zu erreichen. Mit dem Charming-Bär? Charming. Danke euch beiden. Okay, gut, okay, tschüssi. Ja, hässliche abstoßende Grüße nach Brück. Yeah. Brück. So, tschüss. Hier noch für die Jungs und Mädels in der Klapper. Stelle mal Keimzeit gespielt. Ist mir jetzt gerade so untergekommen, dachte ich, ach, die passt eigentlich ganz gut. Du erinnerst mich an diesen Zeitungsburschen aus Boston oder New York, der sagte, lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir irgendwas borg. Im Film haben die immer Fortuna parat. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen und dann weggejagt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. In deinen Augen ist zu lesen, gut, ich geh's an. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. In deinem Kopf, Größenwahn, gekonnte Schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen? Das Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal und lachen sich tot. Irre ins Irrenhaus. Die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irre ins Irrenhaus. Die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Akt, vierte Szene. Verdammt, ich hab's vergessen. Eine Rose, ich wollte dir ins Irrenhaus schicken. Ich weiß, du bist darauf versessen. Also noch ein paar Runden Domino. bis ich wiederkomm. Oder eine kleine Reise von Tel Aviv nach Babylon. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. So, Keimzeit waren das. Irrenhaus, wir telefonieren ja weiter. Die Fragestellung, meine Frage an euch wäre immer noch, was gäbe es denn für Lebensverbesserungsmaßnahmen oder für Maßnahmen, die ihr wissen, aus euer Leben verbessern könnten? Hallo, wer ist denn da? Hier ist der Holger, hallo. Hallo, Holger. Nicht der Holger Klein, der dem Locke oder dem Glatze noch einen Fernseher schuldet. Nee, der ist es nicht. Nee, der ist es nicht. Schade. Ansonsten hätte ich mich jetzt an dir schadlos halten können. Holger! Ich hab nicht mal einen Fernseher mehr. Das wäre doch eine gute Erklärung, eine gute Entschuldigung. Holger, von wo rufst du an? Aus Bohnsdorf. Bohnsdorf? Genau. Na, ist das noch Berlin oder ist das bei Berlin oder ist das fast Berlin oder? Also ist Köpenick, Treptow. Das ist schon richtig nach Berlin. Natürlich. Naja, aber wir wollen mal ehrlich sein, da hinten hört es im Grunde schon auf, oder? Also da geht's dann schon über ins so Schaftreiberhafte. Oder? Aber schön hier. Ja, ist ja nichts gegen zu sagen. Gut, naja, gut, ja, Holger. Pass auf, ich habe hier was ganz Tolles. Ach, erst was denn? Was die Lebensqualität erhöht. Deine? Ja, deine vielleicht auch, wenn ihr dasselbe kauft. Ach so, was denn? Ich war eine wirkliche Lebensverbesserungsmaßnahme, ja? Genau, letzte Woche war ich mal in Kreuzberg bei den Jorkbrücken in diesem Wohnmöbelhaus da. Ja? Hier, Exil, wie das heißt. Und da wollte ich mir ein Schlüsselbrettchen kaufen. Mein Lieber, du gehst ja wirklich irgendwie ziemlich ins Grundsätzliche, wenn es um so Lebensverbesserungsmaßnahmen geht. Sag mal, und da bist du extra wirklich, warte mal, halt nochmal, von Bohnsdorf nach Kreuzberg gefahren mit dem festen Vorsatz, dir ein Schlüsselbrettchen zu kaufen? Nee, ich suche im Moment sowieso Möbel und wir wollen mal nochmal, aber Schlüsselbrett fällt jetzt eigentlich nicht direkt unter den Oberbegriff Möbel, oder? Naja, aber Wohnaccessoires. Wohnaccessoires. Aber naja, gut, ich meine, wenn du ein Schlüsselbrettchen für Möbel hältst, dann Möbelstück hältst, dann habe ich irgendwie ohne dagegen. Jetzt steht mir jetzt hier nicht an, dich da zu belehren. So, pass auf, jedenfalls gibt es da Schlüsselbretter, die haben wir sofort gefallen. Das sind eigentlich simple Bretter und dahinter sind Supermagneten. Ja. Ja. Von außen sieht es aus wie ein Brett und dann kannst du deinen Schlüssel da so gegenwerfen und es bleibt dann da dran kleben. Wenn der Schlüssel magnetisch ist. Genau. Alu-Schlüssel ja nicht. Aber gibt es da genau Alu-Schlüssel? Nee. Die modernen Schlüssel sind heute nicht mehr magnetisch, aber du hast ja zumindest einen Schlüsselring. Und der das ist ja toll, die Schlüssel sind schon nicht mal mehr magnetisch, aber das Brett dafür extrem magnetisch. Aber das heißt, man braucht dann auf jeden Fall einen Schlüsselring. Jawohl. So, pass auf. Du scheinst mir wirklich ein Lebensverbesserer zu sein. Aber du arbeitest wahrscheinlich unter, steckst unter Innerdecke mit der Schlüsselring produzierenden Industrie, oder? Nee, pass auf, die im Exil da, in diesem Designer-Club-Haus da, die wollten 64 Euro für dieses Brett. Spitze! 1A, das brauche ich auch, ein Schlüsselbrett für 64 Euro. Und da habe ich gesagt, guckst du erstmal im Internet nach und da habe ich das für 18 Euro gefunden. Und das kam doch tatsächlich gestern. Das Schlüsselbrettchen. Genau. Und du hast, für dich ist es jetzt wirklich eine lebensverbessernde Maßnahme gewesen. Ja, nur aber jetzt kommt es erstmal. Ach so. Das Schlüsselbrettchen ist ungefähr 30 Zentimeter lang. Ja. Hat dann, besteht aus Birnbaumholz. Ja. Und hat auf der Rückseite dann im Abstand von 5 cm so 6 so eine Supermagneten eingelassen. Ja. Du sag mal, hast du manchmal auch das Gefühl, dass hier nur Irre und Bekloppte anrufen? Nee. War jetzt nur eine Zwischenfrage, nee, ja. Warte. Birnbaum, ist klar. Pass auf. Und zur Befestigung. Ja. Bekommst du nicht nur die Schablone, ja, um zwei Bohrlöcher zu machen, ja, sondern auch noch zwei Dübel und zwei Schrauben und dann noch zwei super, super Magneten. Ja. Das heißt, du machst diese Dübel in die Wand und die Schrauben, dann backst du dieses Brett mit den Supermagneten an die Schrauben dran. Ja. So, und jetzt habe ich die vorhin ausgepackt. Ja. Und da passierte mir noch Folgendes. So ein Magnetchen wollte mir auf den Boden fallen. Ja. An der linken Hand hielt ich aber das Brett. Ja. Und konnte es quasi sozusagen noch unten drunter durchziehen. Und die Magnetkraft, die war so stark, dass es magnetisch runtergefallen ist, sondern gegen das Brett. Ja. Und jetzt kriegst du den Magneten aber nicht mehr ab. Doch. Ach so, gut. Jetzt habe ich versucht, den abzuziehen. Ja. Und jetzt sprang der vorne an der Vorderseite zwischen den sechs hinten eingelassenen Magneten hinterher. Und wenn ich dir das jetzt mal vorspielen dürfte, ja, und du die Melodie rauskriegst, dann hier liegt echt einer aus. Warte mal. Diese Hörnchen verstehe ich es ja nicht, aber ich bin erstmal willig. Naja, pass auf. Ich habe jetzt hier sozusagen das Brett wie eine Gitarre in der Hand. Ja. Und schiebe auf der Vorderseite diesen kleinen Supermagneten, ja, hin und her. Ja. Und der macht dabei klappernde Geräusche. Ja. Als wenn du so über die Seiten einer Gitarre streichst. Ja. Und das ergibt durch meine darüber gehaltene hohle Hand, ja, unterschiedliche Tonhöhen. Aha. Und das würde ich jetzt mal vorspielen. Also, ja, ja. Du, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, das kam mir gleich, als ich den hin und her geschoben habe, das erste Mal, denke ich, Mensch, das Kinder, die Melodie kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich sie glatt mal nachgespielt. Ja, gut, okay, mach mal. Also, jetzt hör zu, ich halte das Mikrofon hier, ich habe jetzt extra das Headset aufgesetzt. Echt? Ja, und halt direkt unter das Mikrofon. Also, pass auf. Können Sie was hören? Aber kannst du normal machen? Ja. Hörst du? Ja. Holger? Ja, das ist fast. Ich habe gedacht, dass du darauf reinspringst. Aber hör nochmal genau hin. Pass auf, das ist nicht die Purple, sondern, warte, jetzt hast du mich voll durcheinander, aber jetzt muss ich erstmal meinen Ton wieder treffen. Warte. Ja, jetzt spiele ich die Purple, ey. So eine Scheiße. Aber weißt du, was ich eigentlich meinte? Nee, warte. Prinz Kajuko von UFO. Ach, super. Den habe ich jetzt aber nicht hier. Den hast du nicht. Was machen wir? Müssen wir die Purple hören, oder? Dann hören wir mal die Purple. Okay, Holger. So laut, wie es geht. Holger, dann mach du mal so laut, wie es geht. Ich danke dir für den Anruf. Vielleicht spielst du mal Prinz Kajuko in den nächsten Wochen. Ja, gebe ich mir mal Mühe. Genau, muss ich meine alte UFO-CD raussuchen. Okay. Gut. Vielen Dank für deinen... Rinja hauen, vielen Dank für deinen Anruf. Die Purple war nicht mit Smoke on the Water. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh Mann, ey, ich hab so lange gebraucht. Ob meine Klapperstörche noch zuhören, da aus der... die Borderline-Persönlichkeiten, Suizidgefährdeten. Ich hab noch so schöne Sachen für euch. Musiken, die quasi von Gleichgesinnten stammen. Das würde mich sehr freuen. Bleibt am Radio. Der nächste Song, der nächste Text, den wir hören, stammt von Adolf Wölfli. Auch ein berühmter Psychiatrieanstalteninsasse, der jede Menge Texte und Musik produziert hat, von dem es dann später, 100 Jahre später oder 50 Jahre später, eine schöne Platte gab, wo Leute die Texte gelesen haben. Das werden wir gleich hören, Adolf Wölfli. Und danach eben Daniel Johnston, auch jemand mit grandioser Psychiatrieerfahrung, ein wunderbarer Song von ihm, von seinem Album von 1990. Das heißt auch 1990, Daniel Johnston, Some Things Last a Long Time. Ein paar Sachen brauchen etwas länger. Das wäre das nächste, was wir als Musik hören. Hier geht's jetzt weiter mit Lebensverbesserungsmaßnahmen. Also Maßnahmen, die euer eigenes Leben verbessern könnten. Ihr habt zwei Möglichkeiten, euch hier an der Sendung zu beteiligen. Entweder ihr ruft direkt hier Wartet. An. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder ihr wendet euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 70 97 330. Genau, und ich will nicht verhehlen, darauf hinzuweisen, dass ich am Donnerstag um 21 Uhr in der Volksbühne wieder einen Videoschnipselvortrag mache und aus diesem Anlass dann Punkt Mitternacht um 12 Uhr ein paar Karten verlose. Und dazu muss man dann ein geheimes Stichwort sagen, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das sage ich dann irgendwann noch, welches Stichwort euch unter Umständen in den Besitz einer Freikarte für den Videoschnipselvortrag am 1. März, Tag der Volksarmee, haben wir schön überbrückt, telefoniert, setzen könnte. 1. März, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipsel. Hallo, wer bist denn du? Christian ist hier, Kuttner. Christian, hallo Christian. Ja, von letzte Woche. Christian von letzte Woche. Das klingt doch wie Florian Henkel von Donnersmark. Naja, der in deinem Studio war. Ach so! Ja! Hallo Christian! Hallo! Ach, da bist du ja nicht zu Wort gekommen, wa? Das war bitter. Naja. Aber so ist das Leben. Das war die Vereinbarung. Habt ihr jetzt schön hier den 1 Euro schön auf den Kopf geknallt? Nein. Nein? Nein. Na was denn? Der ist voll gespart jetzt, oder was? Na, an die Wand geklebt. An die Wand geklebt? Ja, werden wir noch machen. Das war ja 1-2 Euro, wa? Ihr musstet, also habt ihr aber so belassen und nicht gewechselt. Nee. Weil ich keine 2-Euro-Stücke dabei hatte. Ah, ein Ärger. Christian, Lebensverbesserungsmaßnahmen ist das Thema heute. Jo. Hast du denn, was könnte denn welche Maßnahme könnte denn dein Leben definitiv verbessern? Na, zum Beispiel, wenn man auf dem Handy so einen Anrufbeantworter hätte, wo man hört, wer anruft. Verstehe, also, aber ich meine, das ist ja, das macht ja ein Anrufbeantworter eigentlich, oder? Ich meine jetzt, wenn der jetzt anruft, dass dann der Anrufbeantworter angeht und der labert dann halt ruf. Ach, dass man den mithören kann? Genau. Damit man dann sich entscheiden kann, ob man rangeht oder nicht. Ach so, geht auf dem Handy, geht das ja nicht, wa? Nee, oder? Nee. Aber so festnetzmäßig geht das eigentlich, ne? Da kann man den Anrufbeantworter anhören. Aha. Schön, jetzt haben wir ja irgendwie verschiedene Lebensverbesserungsmaßnahmen. Die erste war Einweisung in die Psychiatrie, die zweite war, dass ich eine Wunschsendung mache. Der dritte Lebensverbesserungsmaßnahmensvorschlag war ein stark magnetisches Schlüsselbrettchen, auf dem sich Prinz Kajuko von UFO spielen lässt. Und deins wäre jetzt ein abhörbarer Handy. Ich muss mir das aufschreiben, abhörbarer Handy-Anrufbeantworter. Ja. Klare Sache. Da hättest du, würdest du sagen, dann wäre dein Leben ein deutlich besseres, als es jetzt ist. Ja, weil man dann immer stundenlang mit irgendwelchen Leuten telefonieren muss, die man ja nicht mag. Das ist der Fluch am Handy, wa? Oder? Dass man so permanent erreichbar ist. Aber das zeigt doch dann eigentlich normalerweise auch die Nummer an, von dem der anruft. Na, bei mir nicht. Warum denn nicht? Ja, weil die immer alle ihre Nummer unterdrücken. Ach so, dann musst du nicht rangehen. Dann musst du sagen, wer dich anrufen soll und möchte, dass du rangehst, der soll seine Rufnummernunterdrückung ausschalten. Könnte ich auch machen. Wäre ohne Möglichkeit, oder? Ja, das wird bloß keiner machen. Naja, dann sprichst du eben nicht mehr mit denen. Dann können sie dich eben nicht erreichen. Wäre ohne Möglichkeit. Ohne Möglichkeit. Du siehst, dass ich durchaus ein Lebensverbesserer bin. Ja. Christian, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Gruß an den kleinen oder großen Bruder und die große Mutti. Mach ich. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Guten Tag, wer ist da? Ich hoffe auch, dass die von der Klapsmühle noch dran sind. Ich weiß nicht, ob der Klapsmühle der richtige Begriff ist, aber... Ja, Klapper ist doch lässiger, oder? Deswegen hatte ich die Insassen eben Klapperstörche. Ja, da hätte ich, also das darf man ja nicht machen, aber liebe Grüße an Matthias. Deswegen hatte ich auch angerufen. Kennst du den? Nee. Ja, ich kenne den. Ach so. Wir wohnen oder haben gewohnt in derselben Siedlung. Ah ja. Ja, sehr interessanter Mensch, aber... Aber ein bisschen verpeilt, wie seine Mitinsassinnen sagten. Ihm war leider nicht zu helfen. Ja, mich hat das eben traurig gemacht und ich musste irgendwie anrufen, aber ich hatte noch anderes, wollte nochmal zwischendurch für Brück, ja, also ich bin nur durchgefahren durch Brück, aber und schnell war. Ja, und du weißt aber auch, warum du nur durchgefahren bist, oder? Nee, aber man muss doch mal sagen, also ich kenne Zufälle, also hier in Potsdam, in der Stadt, dort, ja, wo ich zugange bin, so, da gibt es eine Gruppe von Frauen. Ja. Und die alle aus Brück stammen. Die alle, sehr gut. Echt? Und die extrem toll sind. Und wenn man für so Frauen, wenn man da schon für so eine Gruppe, schon so eine Kategorisierung, wenn man schon so einen Obergriff hat, ja, der positiv gemeint ist, dann, ja, ist das eigentlich schon ein Kompliment auch an Brück. Ja, und die heißen bei uns die Brückstücke. Ehrlich? Ja. Wie treten die Brückstücke denn so in Erscheinung? Jetzt irgendwie auf Arbeit, ganz, oder? Nein, das sind ganz Stehen die immer in schweren Lederjacken an der Bushaltestelle rum und verprügeln junge Männer, die vorbeikommen? Also kommt es doch negativ an. Bei mir kam es. Nein, das fände ich irgendwie positiv. Nein, das wäre doch toll. Irgendwie so eine Rotte von 5 Weibern, oder? Die so Jungs an Hintern greifen, vor denen ausspucken. Das sind ganz schüchterne, unauffällig gekleidete, absolut attraktive Frauen. Und die haben alle ungefähr diesen Stil und lieben Gruß an Dana. Ja, und aber woher weißt du, wie viel Brückstücke, ja, gibt's denn da? Das war ein bisschen Hochkill. Also ich weiß es nur von dreien, glaube ich. Und ja? Die eine ist dann mal zur Schule gegangen oder so, alle wohnen nicht mehr dort, aber auf alle Fälle kennen sich irgendwie von früher und das ist so keine Clique, aber man sagt, das ist ein Brückstück, wenn sie da rankommt. Und ich hab's ja da, ich hab's einer von den. Ja, und die sind so herzzerreißend schön und so bestrickend, charmant, ehrlich? Es ist komischerweise wirklich, also ich habe spezifisch bei mir jetzt sind zwei von denen, die wirklich absolut wirklich in dieselbe Kategorie und ich die meine, du gut, quasi anhimmelst. Nein, nicht anhimmeln, nein. Gott, warum denn nicht? Nein, da bin ich zu alt dazu, aber das ist. Wieso bist du zu alt dazu? Wie alt bist du denn? Für die bin ich zu alt dazu und außerdem auch vergeben. Wie alt sind die denn? Ach so. Die sind Anfang 20 so, bis Mitte 20, ja. Ja, ach so, das darf jetzt praktisch keiner. Du bist ja vergeben. Ich bin vergeben. Aber deine Frau darf das jetzt nicht hören. Doch, die weiß, die schläft, aber die weiß das. Die weiß das. Die weiß, dass ich das. Die weiß, dass du so ein Brückstück-Fanatiker-Fan bist. Nein, ich wollte nur für Brück da. Das fand ich mal wichtig, da eine Lanze zu brechen, weil wenn die auch so sympathisch rüberkommen und so, dann kann Brück ja vielleicht auch nicht so viel Schlechtes davor. Ja, aber immerhin, du bist auch nur durchgefahren, oder? Ist richtig, ja. Ja, also da wollen wir mal schon ehrlich bleiben. Ja, gut. Und aber wahrscheinlich waren alle Brückstücke ausgezogen und in Brück ist jetzt irgendwie überhaupt gar nichts mehr. Ja, ich glaube, zwei wohnen noch dort. Also, zwei wohnen noch dort? Ja, genau. Aber die waren gerade nicht auf der Straße, sonst wärst du ein bisschen langsamer gefahren. Ja, aber ich hatte schon mal... Wer nennt die denn Brückstücke? Du? Nein, ich nicht. Ich hab's nur so rübergeschwappt. Aber von wem denn? Ich fand dieses Wortspiel... Aber die schön. Müssen doch dann so als irgendwie kompakter Haufen irgendwann schon irgendwie mal so in Erscheinung treten. Ja, notgedrungen haben die den Weg dann auch abends, dass wir sind ja da an der Schule und da ist abends dann, das geht bis abends, eine Abendschule. Das heißt, ach, ihr seid so eine Abendschule? Genau. Und da lernen die Brückstücke auch? Genau. Ach so. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn die und zuhören. Die sich so quasi in der Raucherpause rotten, die sich dann eben gut aussehend auch so zusammen. Nein, ich denke, der Begriff, ich selber, ich fahre nicht mit der S-Bahn in die Richtung oder ja? Aber ich denke mal, der Begriff kommt von den Leuten, natürlich von Männern, aber die Richtung auch den Hauptbahnhof anvisieren und die dann auch das miterleben, weil die fahren natürlich, wenn die noch in Brück wohnen, dann denke ich mal, die abends, nachts die ja. S-Bahn nehmen die dann zusammen. Ach so. Das ist so eine natürlich dann oder als Mann würde man sich jetzt wünschen, auch in Brück zu wohnen quasi, um möglicherweise einen gemeinsamen Heimweg mit denen zu haben. Ja, die sind, ich weiß das, in der Klientel oder in der Zielgruppe, sind die sehr, sehr unheimlich gefragt. Ja, unglaublich. Ja? Ich hab sie gesagt, der einen, die war ein bisschen, ich hoffe, die kann mich noch leiden und ich muss noch rauskriegen, aber ich hab's der einen mal aus Gesicht zugesagt, weil ich immer so ein bisschen auch mit keinem Fall versucht, der Hofnarr zu sein, aber die, ich weiß nicht, also sie hat noch gelacht und ich weiß nicht, also sie musste kurz schlucken, aber sie wollte wissen, wie das gemeint ist, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es positiv gemeint ist. Du hast ihr gesagt, dass sie als Brückstück... Ob sie wüsste davon, dass sie auch ein Brückstück ist. Und wie hat sie genau reagiert? Sie hat erst entgeistert geguckt, aber sie weiß, dass ich immer schlechte Witze mache und dann habe ich es erklärt und ich hoffe, ich weiß nicht, wie sie jetzt im Nachhinein, ob sie mich jetzt überhaupt noch, ob sie mir, weiß ich nicht, aber jedenfalls... Im ersten Moment war es schon für sie. Ach, das wäre aber schön, wenn die jetzt zuhören würden, oder? Das wäre schön. Und merken könnten, dass es gewissermaßen so ein schwärmerischer Unterton in der Vokabel Brückstück liegt. Wenn die merken können, dass ich wirklich angerufen habe, auch um jetzt Brück nochmal zu verteidigen, sie auch. Ja, genau. Ja, also sie stärker zu verteidigen als Brück an sich, da bist du ja auch nur durchgefahren. Vielleicht könnte das Leben schöner werden, wenn mehr von denen, ich habe schon mitgekriegt, dass also viele sich in Brück auf der Straße rumtreiben. Viele sind natürlich weggezogen und haben Brück verlassen, das singende Schiff. Aber vielleicht sollten die sich zusammenraufen und wieder nach Brück, alle sich in Brück treffen, eine Kommune oder irgendwas machen und da eben die schönen Frauen von Brück. Und dann würdest du gezwungen sein, auch dort mal wieder hinzugehen. Ja, und man könnte dann auch hoffen auf so eine Art literarischen Nachruhm, wa? Oder? Die schönen Frauen von Brück, das klingt doch gleich wie ein tolles Stück oder wie ein Roman oder ein toller Film. Ich habe mir vorhin überlegt, also ich muss unbedingt da Kunden anrufen, jetzt wegen Brück und Matthias, habe ich überlegt, ich will noch München mit einbauen, weil ich habe in München gewohnt und da, es gibt noch viel Schlimmere, ja, da gibt es ja da habe ich diese Regel kennengelernt, die 80-Kilometer-Zone. Und ich wusste bloß, dass diese fürchterlichen Autobahnen, der Beton ringsrum und das dann irgendwann grün anfängt. Aber da 80 Kilometer bezüglich Frauen, wo die Frauen anfangen, wie Kühe auszusehen. Nach 80 Kilometern? Ja, genau. Und das also von München aus, jetzt Zentrum München, wenn man da jetzt einen Kreis von 80 Kilometern rumschlägt, schauen die hinterher alle aus wie Kühe. Mit Dingen, Edding, Riesling und alles diese Ings und da wird das ganz schlimm. Und das sagen so einheimische junge Männer da, die meine gute Freunde, die ich dort kennengelernt habe, die diese Regel ist dort bekannt. Aber das gilt jetzt quasi für München. Das ist München und deshalb wollte ich, das ist so schade, weil wir wirklich das sind teilweise auch die Feldmänner, die sagen, Mann, habt ihr im Osten schöne Frauen. Und das wollte ich ja mal loswerden. Ah ja. Es ist platt, aber. Nein, es ist echt eine Lanze für Brück gebrochen. Das finde ich sehr ehrenwert von dir anständig. Genau. Dann grüßen wir jetzt nochmal schön den Matthias, oder? Genau, Matthias auf alle Fälle. Und die anderen Klapperstörche? Genau, ich hoffe, dass es eben das, man kann nur hoffen, dass das ist eine Illusion vielleicht, aber dass dann herauskommt, dass da alles besser wird, aber. Ja. Weiß nicht, ansonsten klangen die anderen, die klangen alle irgendwie ganz gut da, die Mädels, oder? Ja, aber die hatten ja nicht sein Problem. Ja, gut. Nee, die hatten nicht sein Problem, die hatten ihr eigenes Problem. Aber das ist ja sowieso mal der Fall, dass man sein eigenes Problem hat. Aber das ist natürlich ganz schön, wenn man selber ein Problem hat, jemanden kennt, der auch ein Problem hat, was ein anderes Problem ist und man sich vielleicht dann so gegenseitig ausgleichen helfen kann. War eine gute Idee, ja, von dir. Stimmt. Oder? Ich finde den Verein schön. Ey, wir sind die Bekloppten von Potsdam. Ja. Ist doch super. Die Bekloppten von Potsdam e.V. Wunderbar, wer ist Kassierer? Ja, genau. Genau, wäre ich sofort gerne Ehrenvorsitzender. Okay. Alles klar. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüss. Was waren jetzt die Lebensverbesserungsmaßnahmen? Ach so, Brückstück. Ja, und auch vielleicht, da fällt mir ein, weil du schon wieder Potsdam gerade gesagt hast, die Bekloppten von Potsdam, das hast du dann bestimmt wieder doppelt und vierfach deutlich gemeint, dass du auch vielleicht in deiner Sendung auch mal, weil das ist ja, finde ich, ein großes Problem, ja. Ich meine, mit Fritz identifizierst du dich ja nicht, aber dass man überhaupt Potsdam, ich meine, gut, das ist das München des Ostens, aber man könnte auch mal was Positives über Potsdam sagen, ja. Aber ich sage ja auch nicht schlechtes über Potsdam, oder? Nein, ich habe schon so Anklänge mal. Ehrlich? Nein, stimmt nicht. Nein, ich habe immer nur die Existenz von Sachsen-Anhalt in Zweifel gezogen, aber Potsdam. Na, Lebensverbesserung wäre vielleicht, wenn wir irgendwie mal schaffen würden, also weil ich verstehe den Vater von Matthias und so, ich muss ja immer wieder, aber ja. Ich verstehe das alles, aber ich habe es natürlich auch nicht, der kam auch zu mir und ich habe es auch nicht hingekriegt, irgendwie mit dem so intensiv zu beschäftigen, aber vielleicht, dass wir gar nicht erst die Leute da reingehen lassen, weiß nicht, ob das geht. Also Borderline-Leute vielleicht, den kann man nicht, die sind, das geht vielleicht nicht, das ist schwierig, aber... Aber du hast ja gehört, Matthias war jetzt nicht so ganz unfreiwillig da irgendwie, oder? Ja, natürlich, aber es ist komischerweise, was ich ihn immer nicht verstehe, es gibt halt diese Hochs und diese Tiefs, und wenn er die Hochs hat, und dann trifft man ihn und dann ist er kommunikativ und dann kann man mit ihm, der hat auch ganz fast normal geredet am Telefon, und dann hat er seine Tiefs und ist weg von der Bildfläche und es ist klar, das ist eine Sache, die über Jahre geht, und dann hält's ein Vater auch nicht mehr aus, der alleine mit ihm gestellt ist und so, aber trotzdem irgendwie, ich bin nach wie vor der Meinung, also was ist der Meinung, ich hab ja nur so ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt und habe nicht auch die Zeit der eigenen Familie und so, das sind natürlich alles immer Ausreden, aber wenn man ihn irgendwie, man kann so einen Menschen ja nicht gleich so adoptieren, das geht heute nicht mehr, aber wenn man irgendwie gemeinschaftlich irgendwie, dass er nicht da in so eine, ich habe schlimme Sachen über diese Stelle da gehört, ja, in Potsdam. Das dort mit Medikamenten, ich meine, die haben alle gelacht da und waren alle fröhlich, aber ich weiß nicht, ich habe da schlimme Sachen gehört, dass man dort mit Medikamenten vollgefrost wird, und die eine Aussage hat mir zu denken gegeben, die gesagt hat, dass die Ärzte, dass die da überhaupt keine Ahnung haben. Ich weiß nicht, wie es gemeint war, aber so in dem Sinne. Hm. Und dass man ihn bevor, also ich meine, man konnte ihn so jetzt flüchtig, so wie ich, wenn ich mal ein Gespräch hatte, ich habe mit ihm stundenlang geredet und so, aber da konnte man ihn, man kam ihn teilweise nicht, das ging nicht, das war am nächsten Tag wieder am selben Punkt, aber weiß nicht, ob, ich habe immer so gesagt, Mensch, Matthias, geht doch mal in die WG oder so, aber er hat halt sich selber nicht rausziehen können, aber ich dachte so eine Leute, die mit ihm zusammenwohnen und da wirklich ein Interesse dran haben, ich weiß nicht, aber das ist natürlich zu viel verlangt, vielleicht zur heutigen Zeit, aber dass man ihn da irgendwie in die Gemeinschaft mit aufnimmt. Also so ähnlich wie der Verein, den die da gründen, so eine ähnliche Sache. Aber das jetzt, ich weiß nicht, ich habe wirklich Angst jetzt, was jetzt rauskommt, wenn der, also liebe Grüße, Matthias, an dich, aber was passiert, wenn, mit was für Medikamenten und welche Situation, welche Konstitution der da rauskommt, weiß ich nicht, ob der überhaupt noch, also er soll ja dann ein anständiger, geschliffener Mensch sein, aber ich weiß es nicht, was man dann mit Matthias macht. Naja, anständiger, geschliffener Mensch haben sie bei mir ohne geschafft, also insofern. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Ja? Tschüss, schöne Nacht. Ja, okay, tschüss. Schöne Grüße, genau, in die Klapper da nochmal, ich hab's versprochen. Erst Adolf Wölfli und dann Daniel Johnston für die Jungs und Mädels in der... Siebentes Kapitel. Die Strafe vor Gericht. Nun trat auch der Versucher an mich heran, und der war ich gewiss nicht selbst. Denn wenn das Leben ersünd wär, so hätt es Gott verboten, und wenn das Leben ungesund wär, so tät es nicht die Doktor, und wenn das Leben erschand wär, so tät es Pfarrer meide, und wenn das Leben weh tät, so tät es Mädchen nicht leide. Gigantische Schatten im Wind, Kind, flittere wie d'wiegene Kind, g'schwind. Nanntischte Latten im Find, Hind. Carolina Schiene, Nare wie ne Fiene, Kopfuse wie d'nit. Ist 16 Schläg Walzer. Colors are bright.

Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder eben den halbautomatischen Anrufbeantworter. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Genau. So, und in 20 Minuten würde ich hier ein paar Karten verlosen für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag, 1. März, 21 Uhr in der Volksbühne. Donnerstag Videoschnipselvortrag, jetzt also übermorgen quasi. Und dazu müsste man als Codewort dann dem Kollegen Sedelke, das ist jetzt natürlich auch irgendwie quasi Werbung, Daniel Johnston sagen. Daniel Johnston, wenn man Daniel Johnston sagt, hätte man quasi, solange sie vorhanden sind, Karten gewonnen. Daniel Johnston, Punkt Mitternacht, ich sag da nochmal an, schmeiß alle vorher raus, sag da nochmal an, jetzt geht's los und dann verlost Grischa ein paar Karten für die Videoschnipsel am Donnerstag. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo Kuttner. Hallo, hallo. Also ich bin der Charme und das ist Lippe. Und unser Motto. Ich krieg mich nicht ein. Warte mal. Also unser Motto, also unser Beitrag sozusagen ist. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, also. Na, aber da lass dich mal wirklich was einfallen. Ja, haben wir. Na, aber sonst gibt's aber Ärger. Und mein lieber Scholli, das muss jetzt aber sitzen nach diesem Intro. Wie geht's, denkst du? Ja, und selber? Ja, muss ja. Ich bin ja und, wa? So, was denn nun? Also, mehr Meinungsfreiheit für Waldorfschüler und? Seid ihr Waldorfschüler? Richtig. Und ihr kommt dann auf so Wortspiele, so raffinierte Wortspiele wie Scham und Lippe? Ja, sicher. Denkst du, was lernt man denn auf der Waldorfschule, Mann? Und so Mathe ist dann aber nicht eure Stärke, nehme ich mal an, oder? Ja, natürlich nicht. Ehrlich nicht? Doch, natürlich. Was heißt denn doch? Natürlich. Na, warte nur. Entweder oder. Ein Dino-Satz und cool. Aber machen, weil Waldorfschüler machen die nicht immer nur so Sachen in Ton und spielen Blockflöte und haben so quasi so lustig aus Krepppapier machen sich da schöne Kostüme und machen so der Einzelne und die Gruppe so Pantomimen quasi? Ja, in der ersten Klasse. Und ersten Holzbesteck. Welche Klasse seid denn ihr? Wir sind Zehnte. Zehnte Klasse? Ja, 16. Ein Alter. Und strickt ihr noch gerne? Natürlich. Macht ihr noch so eine Flickenteppiche? Wie heißen die denn? So Makramee? Macht ihr auch gerne Makramee? Oh. Ja, natürlich. Sollen wir da mal machen? Das Leben ist hart als Waldorfschüler, oder? Waldorfschüler sind cool. Ja, ja, sind extrem cool. Wie zum Beispiel Scham und Lippe hier. Ja, und mein Wort ist, dass Marburger keinen Kuttner hören dürfen. Wie bitte? Normal, was? Marburger sollen keinen Kuttner Donnerstagabend. Von wo aus ruft ihr denn an? Ja, aus Berlin natürlich. Aus Berlin. Und was hattet ihr jetzt mit Marburg zu tun? Ja, der ist doch immer Sendung mal. Wie bitte? Ich aus Marburg. Wer ist aus Marburg? Niemand. Jetzt nochmal, ich hab's nicht verstanden. Was hat denn jetzt alles mit Marburg zu tun? Ja. Hast doch Mittwochs immer bei irgendwie UFM, oder? Ja, jetzt sind wir gerade nicht, aber ich hab's ein paar Jahre gemacht, genau. Ja, und da war mein Motto, dass die Marburger keine Kuttner mehr hören dürfen, sondern die Potsdamer und Brandenburger 7 Tage die Woche rund um die Uhr Kuttner hören sollen. Ach so, wessen Motto war das? Na, ich sehe ja überhaupt gar nicht durch, ist jetzt aber auch völlig egal. Von Lippe war das. Von Lippe, gut. Aber der hat da mit Marburg irgendwie gar nichts zu tun, oder? Ja, meine Tante wohnt da. Ach so. Ja. Und die hat dann immer gehört und schlimme Sachen berichtet, oder was? Ja. Boah. So, was war denn jetzt die Lebensverbesserungsmaßnahme? Was macht ihr denn dann auf der Waldorfschule immer? Na, stricken. Schön Waldorfsalat essen, oder? Ja, das auch. Nee, Kläre Waldorf, kennt ihr denn überhaupt Kläre Waldorf zum Beispiel? Lass mir nicht die Nase operieren. Sag mal, ihr hört aber auch, manchmal hört ihr dann aber auch relativ genau zu, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Waldorfschüler kriegen immer nur von den Hauptschülern auf die Fresse, das ist das Problem. Ach echt? Wir werden da immer verbal und mit Fäusten angegriffen. Ja, ach. Von den Hauptschülern nebenan, die sagen immer, wir haben Baumhausunterricht und so ein bisschen. Baum. Keine Ahnung. Und ist aber nicht so. Ja, gar nicht. Nee, wir sind doch kein Bretterkolleg. Wir sind eine Elite-Schule. Ihr seid eine Elite-Schule. Ich bin die ganze auf dieser Schule. Genau, so. Seid ihr denn jetzt besonders klug? Dadurch, dass ihr Waldorfschüler seid? Ja, wir sind stolz drauf, Waldorfschüler zu sein. Ja, Mann. Auch, ja, Eurythmie könnte man abschaffen. Aber was macht man denn da bei Eurythmie? Ich bin ja da so richtig an so einem quasi militärischen Gymnasium erweiterte Oberschule groß geworden. Richtig stramm mit Fadenappell und so. Und als Waldorfschüler muss man da automatisch eine schlechte Haltung haben, dass die Schultern so vorne runterhängen? Nee, bei Eurythmie tanzt man seinen Namen. Ja, so bei Eurythmie tanzt man seinen Namen? Ja, das ist zum Ausdruckstanz. Voll so ein Ballettverschnitt. Das stelle ich mir ja echt extrem gut vor, wenn ihr beide tanzt. Ja, euer Namen. Kann mal vorbei. Also, du schenkst uns zwei Karten für den Videoschnitzelabend. Wir kommen vorbei und tanzen deinen Namen. Nee, ja nicht. Waldorfschüler sind ja Eltern, sind ja Kinder, gut betuchte Eltern, die können ihre Karten selber kaufen. Ja, nicht unbedingt. Natürlich! Überhaupt nicht. Na, natürlich, das ist so. Was für ein Auto fährt denn dein Papa? Ein Ford. Ein Ford, siehst du, fährt der alte Lord Ford, fährt er mit dem Ford fort und dem Lord Sohn, der kann sich ja auch mal eine Karte kaufen. Als wenn, nein, die sind auf der kein Machmur bei der Schule, da hat man nicht so viel Geld. Die ist arm, die haben sogar im Containern Unterricht. So Bautcontainern. Naja, dann müsst ihr euch rechtzeitig bemühen, um Mitternacht werden Karten hier verlost. Das Stichwort lautet Daniel Johnston, das ist das Zauberwort, mit dem kann man deine Karte gewinnen. So sieht es aus. Na, wir beobachten dich. Ja, ich beobachte euch aber auch ganz genau, was die Waldorfschule betrifft. Und ich finde, dass ihr also für mich irgendwie eine Spur zu sehr Schluffi-Haltung habt. Sektor. Ja, genau. So, und jetzt, was kommt jetzt? 99% der Waldorfschüler hören Fritz. Echt so. Und 100% hören Kuttner. Ja, dann kann er eine Stross werden. Von den Waldorfschülern? Ja, richtig. Meinst du? Was? Meint er? Ja, sicher. Naja, gut, dann muss ich doch jetzt aber Waldorf spielen, wa? Richtig. Oder kannst du vielleicht nachher nochmal, ich bin noch immer unbefriedigt, wie das heißt, spielen? Ja, könnte ich auch. Ist auch so ein Waldorf-Song, ein klassischer eigentlich, oder? Richtig. Genau. Okay, tschüss, ihr beiden. Rinjauen. Mein Emil, der meckert mir so brechenklötrig an. Mein Emil, der hat keine Schaf. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann und ich möchte von die Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit einem Wort appetitlicher, dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, sagt er, lass dir operieren. Ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wegen Emil seine unanständige Lust. Die Emma von Meyers ging bei Dr. Falschenfeld und ließ sich auf hübsch operieren. Die dusselige Emma, ich hab ein Falschenfeld hier gell. Und ich glaube, sie kann sie jeden Mann verführen. Man hat ihr vermanscht in der Charité. Sie war schon mies, aber nu erst nö. Nu hat sie einen Bauch wie ein Kerl. Und Bodex wie ein 16-jähriger Girl. Ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich wär doch mein Leben nicht bei so einem Doktor gehen. Ich hab für so einen Blödsinn kein Geld. Ich denk nur immer nach und ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so ein vermanschtes Ding gefällt. Aus Liebe ans Messer, da lach ich nur. Ein richtiger Mann sagt, ich will Natur. Und macht er nicht von selber. Tata. Hilft ihm auch die neue Brust nicht auf den Damm. Also ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wegen Emil seine unanständige Lust. Claire Waldorf, Schülerwahle jetzt gewissermaßen für die entsprechende Fraktion junger Menschen. Wir telefonieren ein bisschen rum. In 10 Minuten gibt es dann irgendwie Verlosung zu den, gibt es ein paar Karten für Videoschnipsel am Freitag zu gewinnen. Das Thema immer noch Lebensverbesserungsmaßnahmen, also Sachen, die euer Leben so quasi verbessern könnten. Wir haben schon ein paar Sachen zusammengesammelt. Einweisungen in die Klapper war der erste, naja, so, der zweite Wunsch war dann, oder zweite Lebensverbesserungsmaßnahme war, dass ich wieder mal so eine Wunschsendung mache, dem will ich irgendwie gerne nachkommen. Der dritte Lebensverbesserungsmaßnahme war ein hochmagnetisches Schlüsselbrettchen, auf dem sich Prince Kajuko von Dingster spielen lässt. Ein anderer Vorschlag war ein abhörbarer Handy-Anrufbeantworter und das letzte war ein Brückstück. Hallo, wer ist denn da? Einen Moment bitte, ja? Ja, ja. Ich muss mal gerade eben mein Radio ausmachen. Ja. Sekunde. Ja, ja. Na, kann ich ja vielleicht nochmal in der Zwischenzeit hier die Telefonnummer durchballern. Ja, ich rufe die Weißtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und natürlich die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, die gilt ebenfalls. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. So, Lebensverbesserungsmaßnahmen, wer bist denn du? Joshua. Joshua. Genau. Genau, auch ein alttestamentarischer Name, oder? Richtig. Richtig. Bist du denn auch ein Waldorfschüler? Nein. Nein, sondern ein Hauptschüler, der Waldorfschülern immer auf die Fresse haut, oder was? Nee, absolut nicht. Oh, nicht, sondern? Ich bin sozusagen ein Eigenschüler, könnte man das was nennen. Was ist denn ein Eigenschüler? Du bist einfach so alt, dass du nicht mehr sitzen bleiben kannst. Nee, ich habe mir schon immer versucht, selbst alles Mögliche beizubringen. Und das hat auch meistens geklappt. Echt? Ja, sicher. Aber mit Fahrerlaubnis ist es schwer, wa? Nee, auch nicht, überhaupt nicht. Nee, fahren schon, die Fahrerlaubnis. Das kann man sich auch beibringen. Aber natürlich besser ist natürlich mit einer Fahrschule. Ah, ja. Sachen. Also gewisse Abstriche muss man machen, man kann es nicht alles selber beibringen. Was hast du dir denn so spektakulärerweise wirklich beigebracht? Ich mir selbst? Ja. Spektakulärerweise? Ja, spektakulärerweise, genau. Spektakulärerweise. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Spektakulärerweise. Ja, spektakulärerweise. Also so, dass man sich Kopfstand beibringt, ist ja keine Kunst. Das kann ich auch. Ja. Habe ich auch geschafft. Handstand? Ja, auch. Also so, jetzt nicht so richtig, aber schon ein bisschen. Naja, da habe ich mir natürlich auch helfen lassen dabei. Ja, hast du irgendwas anderes beigebracht? Du hast ja gesagt, du hast dir alles beigebracht. Jetzt fällt dir aber nichts ein. Vielleicht hast du dir ja nichts weiter beigebracht. Oh, doch. Aber hast du den Vorsatz natürlich, wenn du was kannst, dann willst du dir selber beigebracht haben, aber kannst eben nichts. Ich habe nicht gesagt, dass ich mir alles beigebracht habe. Ach so, selber. Nee? Naja, gut. Das wirst du wohl falsch verstanden. Habe ich falsch verstanden wahrscheinlich. Ja, muss wohl. Ja, oder? Meine Frage war jetzt, aber bleibt ja Lebensverbesserungsmaßnahmen. Welche Maßnahme deinerseits oder andererseits oder allgemeinerseits könnte denn dazu beitragen, dein Leben zu verbessern? Denke mal. Ja. Da gibt es verschiedene Sachen, aber ich... Dass ich zum Beispiel nicht so viel quatsche. Wäre ein reeller Vorschlag, würde ich sofort Musik spielen. Das ist echt... Ja, danke! So eine Sache, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, man hat es doch immer... Sag mal, ich mach mal echt... Bei dir so auszureden irgendwie, weil du fährst einem da immer gut in die Parade. Das ist wahrscheinlich so reflexmäßig bei dir. Ich will da vorsichtshalber! Ja, sicher, klar. Aber manchmal ist es Der Anrufer scheiße redet, selber scheiße. Wenn man jemanden hat, der nicht weiß, was er sagen soll oder nicht zu Potte kommt... Na, dann ist doch aber gut, wenn ich rede. Dann ist es natürlich gut, dann musst du, dann hast du ja fast gar nichts anderes übrig. Genau. Sonst ist die Sendung genau, und so bin ich praktisch konditioniert inzwischen. Richtig, ja. Ja. Meine, das hast du ja lang drauf, auf dem FF sozusagen. Ja. Stimmt, musst du ja auch. Ja. Sonst wärst du ja nicht der, der du bist. Ja. ist ja keine Frage. Ja, ich komme ja praktisch an, ja. Aber was mein Leben echt enorm verbessern würde, wäre vielleicht, das hört sich jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen drastisch an, aber... Die Apokalypse, wenn die morgen gleich stattfinden würde, das wäre eine drastische Lebensverbesserung, finde ich. Auf jeden Fall. Das heißt, Fall. Du lebst jetzt in einer Situation, die stärker als jede vorstellbare Apokalypse ist. Schrecklicher als jede vorstellbare Apokalypse. Nee. Ja, doch. Irgendwie schon. Wieso denn? Ja, irgendwie schon. Sag mal, du, jetzt ist Dienstagabend, 5 vor 12, du sitzt da. Ich kann nicht mehr ertragen, weißt du? Wessen? Hä? Wessen? Das ganze menschliche Elend, die ganze Dummheit. Das ist jetzt aber ein bisschen sehr allgemein. Wieso ist das allgemein? Menschliches Elend. Meinst du mich jetzt? Hä? Meinst du mich? Nein. Naja, aber wenn du so allgemein sprichst, dann gilt das eigentlich für alle und dann gilt das auch für mich. Von daher muss ich ihm nachfragen. Muss konkreter sein. Sonst bin ich gleich beleidigt. Puh. Ich bin schlimmer als die Apokalypse? Nein, natürlich nicht. Siehst du, genau, du formulierst ein bisschen unpräzise. Ja, das kann vielleicht sein. Das ist ein bisschen schwierig. Nein, ich würde nicht mal auf das vielleicht, ja, würde ich nicht so die Betonung legen. Ja. Aber das Christentum zum Beispiel, das könnte man ja komplett abschaffen irgendwie. Das wäre. Aber muss man nicht abschaffen? Du reicht doch, wenn du nicht christlich bist. Das muss man, auf jeden Fall. Bist du christlich? Ich bin schon vor, das ist jetzt über ein Jahrzehnt her aus der Kirche ausgetreten. Ey, ja. Weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte. Ja, weil aber ich habe irgendwann angefangen zu denken, weißt du. Und dann habe ich irgendwann mal mir diese komische alte Schwarte genommen, die sich Bibel nennt, und habe das Scheißding durchgelesen von vorne bis hinten. Ja. Und danach war mir dann klar, das kann es nicht sein. Ist aber nichtsdestotrotz ein schönes Buch. Es ist ein interessantes Buch. Ja. Ich finde, es ist ein hochinteressantes Buch, wenn man die richtige Übersetzung in der Hand hat. Aha. Ich habe mir sogar mal die Mühe gemacht und bin in eine Bibliothek gegangen und habe mir da einen ganzen Schwung von Bibeln aus dem Regal genommen und habe mal verglichen, so bestimmte Stellen in der Bibel, weißt du. Es gibt so im Buch Jesaja zum Beispiel, da sieht das mit dem Judentum ganz anders aus irgendwie. Ich meine, es sind ja immer Bibelfinster eine Menge Sachen, wo das Judentum verdammt schlecht wegkommt. Irgendwie. Ja. Und darauf reiten die Christen ja schon seit ewigen Zeiten herum. Das ist auch was mich am Christentum so unglaublich stört, weil diese dummen Arschlöcher einfach nur die Bibel immer nur als wie ein Propaganda-Instrument benutzen. Ja. Das ist echt widerlich. Das finde ich abscheulich. Und ja, aber muss deswegen jetzt gleich die Apokalypse stattfinden, sag mal. Doch, das wäre sehr vernünftig, finde ich, auf jeden Fall. Aber dann könnten wir jetzt nicht mehr schöne Musik hören zum Beispiel. Aber danach wieder. Meinst du? Ja, klar. Na, aber Apokalypse ist doch, dann bleibt doch nichts mehr übrig. Nein. Du meinst jetzt nur so jüngst, was meinst du jetzt jüngst, die Richter, dass die Guten und die Schlechten voneinander getrennt werden oder wie? Also Apokalypse stelle ich mir Weltuntergang vor. Nee. Sondern? Also in der Bibel, ich kann ja jetzt nicht genau den bestimmten Kelle sagen. Ja, aber sag doch mal, wie stellst du denn die Apokalypse? Es ist da von zwei Dritteln die Rede. Also ja, nee, aber was meinst du mit Apokalypse? Ein Drittel soll übrig bleiben, das wären jetzt beim derzeitigen Bevölkerungsstand wären das 2 Milliarden. Ach, so groß, mehr so groß, als genug, so großzügig wärst du. Ja, aber die anderen 2 Milliarden, sag mal. Das ist ja noch rein hypothetisch. Ja, aber naja, aber du wünschst es dir jetzt. Also insofern würde ich dir die Verantwortung schon überhelfen. Ich kann die Menschen doch nur Scheiße bauen. Ja, aber da würdest du jetzt irgendwie 4 Milliarden über den Jordan gehen lassen? Ja, klar. Ehrlich? Ja, logisch. Ah, das finde ich aber echt ein bisschen unsympathisch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Du. Also es gibt wahrscheinlich auch Menschen da. Menschen sind unsympathisch. Ja, aber dann kann man absolut den ja... Absolut unsympathisch. Ja, aber dann muss man den... Dann muss man los vergewaltigen Kinder, prügeln... Ja, dann muss man den versuchen, eher aus dem Wege zu gehen oder was irgendwie konkreter gegen zu machen. Na, hör mal. Oder sich vielleicht auf die zu konzentrieren, die in der Klapper sitzen und sagen, okay, lasst uns einen schönen Verein Bekloppte in Potsdam e.V. gründen. Das sind doch irgendwie... 6 Millionen Juden, die damals vergast wurden oder sonst irgendwie umgebracht worden sind. Ihr hättet dem... Na, entschuldige, du willst gerade... einfach aus dem Weg gehen Du willst jetzt gerade 4 Milliarden auch irgendwie auf die andere Seite schicken. Welche 4 Milliarden? Na, 4 Milliarden? Ja. Du hast ja eben von 2 Dritteln gesprochen. Ja. Ja, aber jetzt bringst du als Anklagen 6 Millionen vor. Ja, ist lächerlich, stimmt. Nee, ich meine so nicht, aber das beklagst du und das andere sagst du, aber 4 Milliarden hast du kein Problem mit. Wer sollen die aussortieren? Tja. Muss ja jeder auf der Rampe stehen, oder? Bei so einen Maßnahmen. Ja, sicherlich. Ja, werden. Ja, der große Zampano. Na, wie wäre, wenn du das wärst? Ich? Ja. Oh. Naja, wenn du willst, also dann musst du doch machen. Lieber nicht, ah, siehst du, das ist es. Aber selber die Finger nicht schmutzig machen. Mein lieber Alter, Freund. Das hat mit Anmaßung zu tun, weißt du. Und so anmaßend will ich nicht sein. Wer bin ich, hör mal. Also das kann ich aber nicht. Immerhin bist du der 4 Milliarden Jahre über die Klinge springen ließe. Nein, da hast du mich falsch verstanden. Ja? Ja, doch. Mein Lieber, du bist echt eher Gott. Du bist eher zum Falschverstehen. Ja, ich glaube ja auch, dass ich dich falsch verstehe. Aber du machst es einem auch leicht. Ja, naja, ja. Meinst. Aber Naja, ganz so simpel ist es auch nicht. Ich bin halt ein bisschen sauer. Wenn ich mir alles so angucke, wenn ich Nachrichten höre und solche Zeitschriften. Stimmt, aber da findet man auch zu so einem wunderbaren Satz wie dem von Max Liebermann. Man kann ja nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Ja, richtig. Und dann ist erstmal die Situation präzise beschrieben. Jetzt ist Mitternacht. Wie lange es schon so intelligente Leute gegeben hat, die solche Sachen losgelassen haben. Ich meine, da gab es schon die wird's geben, vielleicht ist es eben so, dass es nicht nur die Duften auf der Welt sind. Ja, ich meine, ein bisschen Kontrast ist ja auch gar nicht so schlecht. Genau. Das kann da überhaupt nicht haben. Schön, genau. Nimm die als Kontrastprogramm, oder? Ja, aber man kann es doch übertreiben. Ein bisschen Johannes B. Kerner gucken und man ist mit der Welt wieder versöhnt. Ich danke dir jetzt erstmal für deinen Anruf, weil jetzt nämlich die Verlosung stattfindet. Also insofern so funktioniert es nicht. Da musst du jetzt nochmal einen Anruf. Ich schmeiß jetzt alle nochmal raus. Da muss ich jetzt nochmal anrufen. Ja, so ist es. Ja, du hast nur versucht, langsam und Etepetete zu sprechen. In Misskredit zu bringen bei allen möglichen Leuten da draußen. Genau. Weil mich keiner 4 Milliarden hassen dich jetzt. Die Möglichkeit hatte, irgendwas. Genau. Das Leben ist hart. Okay, so wie gesagt, ich schmeiß jetzt alle nochmal raus und dann kann man hier unter Nennung der Geheimvokabel Daniel Johnson. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Kann man jetzt, wenn man Daniel Johnson sagt, hätte man jetzt die Chance, unter dieser Nummer hier eine Karte für einen Videoschnipselvortrag am Donnerstag, 1. März, 21 Uhr, in der Volksbühne zu gewinnen. Der Kollege Delke nimmt ja alle in Angriff. Wir hören jetzt wieder mal Musik, nochmal für die Klapperstörche Daniel Johnson, vorher Adolf Wölfli und danach dann den Zusammenschnitt der letzten Sendung durch David, die legendäre Irlandreise. Wer unbedingt weiter telefonieren will, kann sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Also Adolf Wölfli, Daniel Johnson und dann der Zusammenschnitt der letzten Sendung. Kapitel Schluss, der Kittel Huss, der Witwit in eine Schiege. Er gibt der Schuss, verbitt der Russ, der Brit ritt in eine Wiege. La Titel Duss, der Knittel Muss, der Gitwit Line triege. Ibi, Rittere Git, verwitwet Hund, er zittere Wit. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Did I ever stop and tell you I am a desperate man? I thought I saw a bluebird sitting on a post. Thought I saw a bluebird sitting on a post. Down my spine, I thought it was the Holy Ghost. I heard the word before, and I knew that it was good. I heard the word before. I knew that it was good. Somebody ought to do like the good book should. I heard the voice of Satan crying in the woods. voice of Satan crying in the world. I saw my own heart laying black with blood. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Please believe me. Did I ever stop and tell you I am a desperate man? A desperate man. Take it. Mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun nach ein paar Unklarheiten zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, im Flugzeug von Paris nach Dublin. In der Kabine wird zur Belustigung der Passagiere das Bild von der Überwachungskamera in der Bordtoilette gezeigt, auf der sich Jürgen gerade befindet, als die Stewardess überraschend die vorzeitige Landung ankündigt. Sehr geehrte Gäste, aufgrund besonderer Windverhältnisse werden wir Tallinn deutlich früher als erwartet erreichen. Das Essen fällt deswegen leider aus. Sie können aber nach der Landung im Flughafengebäude einen Happen zu sich nehmen. Den Kapitän lädt sie dann ein. Bitte gehen Sie auf Ihre Plätze und schnallen Sie sich an. Vielen Dank. Ist ja merkwürdig. Was heißt denn hier verfrüht? Die reguläre Flugdauer nach Dublin sind 1,5 Stunden? Jetzt sind wir 2 Stunden unterwegs? Hä? Alter Schwede! Was? Schon wieder da? Und? Super! Wieso? Oh, manchmal bin ich echt, also da staunig. Meinst du etwa deine Toilettenkamerapräsenz? Ja. Ist jetzt aber nicht das Allererstrebenswerteste, würde ich mal sagen. Aber trotzdem halt gemacht, wa? Mann, was bin ich für ein Sympath. Das Essen an Bord fällt übrigens aus, weil wir früher als erwartet landen werden. Wann? Ja, es sind jetzt wahrscheinlich keine 20 Minuten mehr. Keine 20 Minuten mehr? Aber der Captain lädt uns dann am Flughafen zum Essen ein, wurde gesagt. Ach, schön. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Großes oder Aufwendiges, aber immerhin. Das reicht mir eigentlich. Ja, naja. Ist abends aber wenigstens ein bisschen Party und so Hacke trinken an dieser? Ist ja mit der Pilotencrew und in einer Fluggäste? Also ist ja praktisch zu Hause, da geht man dann nach Hause, oder wie was? Nee. Ja, was weiß ich, also ich schätze mal je nachdem, also wer halt da wohnt, der... Und dann fährt man abends aber wieder nach Hause. Ja, oder ins Hotel. Das heißt also nicht mit Party und... Mein Gott, was erwartest du denn? Es soll ein Ersatz für das fehlende Essen an Bord sein. Wir landeten also Minuten später und auf dem Flughafen setzten wir uns gleich in so ein irisches Stehcafé, auch Airport Pub genannt. Wir bestellten fette mit allem möglichen belegte Sandwiches und tranken das in Irland übliche dunkle Guinness-Bier. Ah. Ja, dann mal Cheers, sagt man hier, glaube ich. Genau. Parachute ist auch ein schönes Wort, wa? Was? So Regenschirm. Regenschirm ist doch falsch. Fallschirm gewissermaßen. Ach so, ja stimmt, Parachute ist Fallschirm, genau. Muss schon genau übersetzen. Ja, aber Schirm ist Schirm. Jetzt hör doch mal auf, jetzt sei doch mal nicht so pingelig. Ich bin nicht pingelig, die Iren sind pingelig, vielleicht. Ach so. Hast du wenigstens ein Langscheid-Wörterbuch dabei oder eins von Pons? Ja, nischt. Hier, denkste, denkste, Pupengste. Ja, ist nicht nötig, wa? Aber so Kinderkackesprache. Kinderkackesprache. Ja. Denkste, Pupengste. Aber mache ich einfach, um mir eine gewisse Restjugendlichkeit quasi zu simulieren. Naja, wenn du meinst, dass sich das weiterbringt. Was? Wenn du meinst, dass sich das weiterbringt. Ja, ist schon klar. Nee, aber was ich mit habe, ist, die hier? Ja, eine Manuskriptsammlung. Zeig mal her. Eine wunderbare Alliteration, auf die ich sehr stolz bin. Aha. Kuttners Klimakamikaze. Drei schöne Ks. Verstehe ich zwar nicht, aber... Naja, da bist du ja praktisch noch im so Kinderkacke-kompatibel eigentlich, oder? Was? Dear customers, this is an important event advice. Please keep the gas of the beer you are drinking inside of your stomach until you don't feel like belching anymore. Help us preventing the climate change. Thank you very much. Naja, war doch der eine oder andere klimadienliche Hinweis zu hören. Wir, Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, habe ich eine Frage heute? Ja, ich habe eine Frage. Welche Maßnahme könnte zur Verbesserung eures Lebens beitragen? Habe ich eine Telefonnummer? Ja, ich habe sogar zwei. Entweder die hier. Automatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam. 70-97-330. Oh, cool, der Typ hat zwei Telefonnummern, ja echt? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70-97-110. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, Tag, der Jan hier. Wer? Der Jan hier. Jan, hallo ja. Jan. Hallo. Hallo. Mann, ich probiere schon tausendmal. Oh nö, und jetzt bist du doch aber. Muss ich ja jetzt nicht beschweren. Naja, ist doch super. Ich freue mich. Ja, pass auf, also, soll ich mal anfangen? Ja, Lebensverbesserungsmaßnahmen. Lebensverbesserung. Erstmal, wenn ja so eine Spinner gibt, die wie derjenige, der eben gerade vor mir geredet hat, wäre für mich so eine Weltverbesserung. Oder, sagen wir mal, ach so, weil der selber ein Weltverbesserer, die Abschaffung der Weltverbesserer wäre jetzt gewissermaßen eine Weltverbesserung. Nein, aber es geht ja jetzt um Leben, um deine so unmittelbare Lebensverbesserung, was dich betrifft. Nicht Weltverbesserung ist ja was anderes. Ja, Lebensverbesserung. Ja, zum Beispiel Lebensverbesserung in Deutschland, dass vielleicht, weiß ich nicht, die Politiker mal... Nee, nicht in Deutschland, sondern dein Leben. Mein Leben, oh. Ja, zum Beispiel das, weiß ich auch nicht, bei offenem Fenster ja, schlafen. Auf dem Fenster, ja, weniger rauchen vielleicht. Oder auch ernsthaft. Zum Beispiel, das wäre doch... Oder wäre das? Jo, naja, aber ich meine, andererseits rauchst du ja, weil du rauchen willst und weil toll ist zu rauchen, oder? Jetzt, also naja. So für dich als Raucher. Naja, toll ist es nicht. Aber boah. Dann hör doch auf. Ja, ist schwer. Ach so, aber warum rauchst du denn? Warum ich rauche? Ja, weil toll ist, wa? Hat man so angefangen. Ich rauche ja nun keine Zigaretten, ich rauche ja mehr grüne, verstehst du? Und ach das so. Ist das, ist das Problem, ja. Ja, aber, also, aber süchtig wird man ja nur eigentlich direkt nicht davon, oder? Oh, doch, auf alle Fälle. Wenn doch schon, jeden, ja? Wenn du jeden Tag machst, auf alle Fälle, ja. Ach, kiffst du jeden Tag? Ja, klar. So wie jener raucht, so kiff ich. Also ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine anderen Drogen, aber ich rauche jeden Tag mein Gras. Boah, wie alt bist denn du? 22. Eieiei. Ja, ja. Hat sich schon rumgesprochen zu dir, dass du ein bisschen blöd in der Birne wird? Ach, naja, ich sag mal, bis jetzt... Ja, also bis jetzt merke ich noch nicht. Ja, ich glaub, Mann, nee, eigentlich mag ich da gar nichts. Nee, ich bin noch helle. Ach nee, ich gehe auch arbeiten und hab mir sehr auch dazu, dass ich mein Leben in den Griff kriege und all so weiter. Und kriegst du den Griff? Bis jetzt schon, ja. Und mit dem Arbeiten funktioniert's auch? Jo. Was arbeitest du? Oh, gelernt habe ich mal Zierpflanzengärtner. Ja? Aber jetzt bin ich gerade in so einer Teichbaufirma und die machen auch Dachbegrünung, bauen die. Ab und zu bin ich mal beim Bundesrat, muss da ein paar Buchsbäume beschneiden und so ein Zeug. Also. Ach so, echt? Ja. Lässt ja Job, oder? Ja, ist schon ganz cool, ne? Viel Überstunden. Du bist eben ein grüner Job, wa? Genau. Ja, aber, naja, gut, aber würdest du jetzt, also wenn du jetzt so einfach einen Schalter umlegen könntest und dir wünschen, dann würdest du sagen, nicht mehr kiffen. Ja, genau. Naja, bei mir ist es so, ich hab mir vorgenommen, also ich bin immer im Winter, mir immer 2 Monate, werde ich immer gekündigt in meinem Betrieb. Ja. Weil ich bin ja für den Chef und da werden alle gekündigt und naja, er macht schön Urlaub und so. Naja, und dann habe ich mir vorher am nächsten Jahr, wenn du das so wieder, dann mache ich auf jeden Fall immer so eine Therapie, irgendwas mit Onkel Doktor und sag mal, helf mir mal, so, weil das ist schon ziemlich lange und so. Wie lange kiffst du schon? So, also angefangen hatte, also das hat nicht, also damals mit 14, das war nicht so mit jeden Tag oder so. Ja, ja. Aber da hat es so angefangen, ja. Komm, und warum willst du das jetzt loswerden? Weil es ins Geld geht. Also nur wegen Geld? Ja, naja, Gesundheit, ja, das ist später, aber eigentlich wegen des Geld mehr. Und aber jetzt zusammen, also Konzentrationsschwierigkeiten, so eine Geschichte, irgendwie früh aufstehen und so, damit hast du jetzt keine Probleme. Ach nee, wenn ich meinen Wecker klingelt um 4:30, ich stehe auf, man droht den Kopf und dann. Um echt? Um 4:30? Ja, und dann. Also du stehst um 4:30 auf und und dann ziehst du gleich ihn durch? Ja, und dann gehe ich auf Toilette und dann mache ich mich fertig, dann ruhe ich noch hin und den ganzen Tag nicht und dann erst wieder, wenn ich nach Hause komme. Boah. Ja, ja. Kick mal ihn an. Na ja, aber ich meine, irgendwie hast du das ja im Griff, wa? So, also das funktioniert ja, das ist ja nicht ein Problem. Klar. Aber kostet eben scheiße viel Geld. Genau so sieht's aus, ja. Und ach, irgendwie wird es doch immer schlechter. So früher, weißt du, als du angefangen hast, oh, richtig geil, hast du alles wunderbar, hat es geklappt, hast du alles gekriegt und so. Ja. So wie es sein muss. Und jetzt ist es, Alter, ist voll die Qualität, das leidet voll runter. Ist wie seitdem die Steuern höher geworden sind, kannst du sagen, und den Euro hier panschen die da rum, hauen die da Sand dran oder machen den nass und ach, was ist egal, das ist so schlecht. Ehrlich? Ja, ja. Also merkst du das richtig, wirklich, was die Wirtschaft, obwohl illegal ist hier in Deutschland, merkst du, dass die Leute, die in größeren Mengen verkaufen, also da wo ich immer hingehe, der hat das halt holt das immer ran von Leuten, die in größeren Mengen verkaufen. Ja. Und da merkst du auch schon, der sagt auch immer, ey, der muss auch immer erstmal absieben, da, bis er hier, und dann nimmt er das, was er da rausgesiebt hat und sagt, hier den Sand kannst du behalten und so ein Scheiß. Ja. Und naja, die sagen dann auch immer, ey, der musst du sehen, wo du bleibst und naja, also überall. Boah. Und das liegt halt alles, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sage ja nicht, es soll legalisiert werden, das musst du auf keinen Fall, weiß ich nicht. Vielleicht doch, dass die Jugendlichen schwerer rankommen, die unter 18 sind oder so, keine Ahnung. Aber warum findest du, sollten Jugendliche unter 18 da nicht ran? Du hast ja selber mit 14 angefangen, ja, oder? Ja, aber ich weiß nicht, bei uns war das irgendwie, ich sag mal, ich hatte vielleicht, das waren alles so, mit den Leuten, die ich angefangen habe, die waren größtenteils so schon an die 26 Jahre alt und ja. So. Und klar waren auch noch ein paar Leute in meinem Alter dabei, aber irgendwie war das. Naja, wenn ich heutzutage welche sehe, den Alter, die anfangen, die rochen gehen, die lachen sie da halb kaputt, die können sie nicht benehmen, machen nur Scheiße. Ja, wisst ihr nicht, wir haben eine Zeit gesehen, damals wird angefangen, ja, klar, man hat man das auch cool gefunden und so ein Zeug, aber. Naja, das war irgendwie anders, man hat sich das zusammengesetzt und geredet und was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Zusammen sein war halt, sag ich mal, so wichtig dabei. Naja, und irgendwann ist es halt dazu gekommen, dass du jeden Tag ist und dass du den irgendwann auch brauchst, wisst ihr. Aber wenn ich jetzt so die ganzen kleinen Kinder sehe, naja, wisst ihr nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber jetzt spielt so Zusammensein oder sowas für dich dann auch nicht mehr eine Rolle. Wenn du kiffst, dann machst du schon irgendwie alleine. Also ja, so klar. Wie jeder seine Zigarette raucht. So, ja. Ja, ja. Nach dem Essen zum Beispiel. So. Und so ein Zeug, ja. Zum eigentlich. Und jetzt in der nächsten Winterpause gehst du zum... Auf jeden Fall, halt mich schon vorher noch. Ich hab schon einen Kumpel, der hat gleich gesagt, Björn, der ist Björn, der kommt gleich. Der hat gesagt, ja, alleine mach ich das ohne, der kommt gleich mit. Und dann wollen wir das durchziehen eigentlich. Na dann, drück ich euch die Daumen für... Ja, das wird schon. Diese Lebensverbesserungsmaßnahme. Ja, also. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, hat mich immer gefreut, mit dir zu quatschen. Ne? Hat mich aber auch gefreut, mit dir zu quatschen. Vielleicht hört man sich irgendwann danach nochmal. Genau. Bis dann. Okay, auch. Tschüss. Ciao. Und wenn wir beide tanzen gehen, dann mach ich mich besonders schön für dich, nur ganz allein. Warum soll ich denn anders sein? Ich möchte gern so bleiben. Warum denn übertreiben? Warum, oh, warum, oh, warum, oh, warum, oh. Ruth Brandin. Warum soll ich eine Schaufrau sein? Das finde ich in deinem Leben, finde ich sehr beeindruckend. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Mario aus Brandenburg. Hallo Mario. Hi. Hi. Was ist das Thema eigentlich heute? Du machst mir Spaß. Lebensverbesserungsmaßnahmen. Lebensverbesserungsmaßnahmen. Ja, aber für einen selber. So eine Maßnahme, die du entweder ergreifen könntest oder jemand aus deinem Umfeld, die dein Leben verbessern würde. Selbst nicht. Dein Leben ist so 1A, spitze, super, oder? Nee, so beschissen. So beschissen? Ja. Na, aber dann sollte man doch denken, dass vielleicht das eine oder andere möglich wäre. Möglich sein sollte. Warum ist es denn so beschissen, Mario? Du klingst doch aber, hast doch... Kannst du mal das Radio ein bisschen leiser machen? Ich höre mich selber. Und ich beneide dich nicht. Jetzt? Ja. So. Warum ist denn dein Leben? Du klingst doch aber, hast du, als wie wenn du immer über so eine Art Grundheiterkeit verfügtest. Ja, sonst hätte ich mich schon umgebracht. Wenn ich die nicht hätte, die Grundheiterkeit. Aber warum? Jetzt sag mal die drei Gründe, weswegen du dich hättest umgebracht. Na, ohne Arbeit, ohne Aussicht auf Zukunft, ohne. Warte mal, erstmal ohne Arbeit. Was heißt denn Aussicht auf Zukunft? Na, wie, was jetzt zuerst? Ohne Arbeit? Ohne Arbeit, okay, das ist aber klar. Also ohne Aussicht auf Zukunft ist ein bisschen pauschal. Naja, du hast doch nur eine Zukunft mit Arbeit. Ah ja. Du bist jetzt so kriegst Hartz IV quasi. Ja. Genauso sieht's aus. Nun schon seitdem mit Hartz IV. Und das ist ja nur eingeführt worden, um allen das Leben einfacher, besser und schöner zu gestalten. Und deins ist jetzt aber nicht besser und schöner und einfacher geworden dadurch. Nee, vorher habe ich Sozialhilfe gekriegt und musste da nicht alle halbe Jahre sich Antragsformulare neu ausfüllen, ohne dass sich irgendwas ändert. Ja, und jetzt musst du alle halbe Jahre Formulare ausfüllen. So sieht's aus. Aber ich meine, das hält einen aber irgendwie auch am Leben, oder? Man hat das Gefühl, man wird gebraucht. Mag sein. Mag sein. Gut, aber das ist jetzt irgendwie das, was dich so in die Knie zwingt, alle halbe Jahre Formulare auszufüllen? Ach Quatsch, nö. Aber was machst du in der Zwischenzeit? Naja, ich genieße das Leben. Ich lese meine Bücher. Was liest du denn gerade? Was ich jetzt gerade lese? Ja. Im Moment lese ich gerade Erich von Däniken, Tommy. Aha. Däniken, den alten Verschwörungstheoretiker. Ja. Was sind deine Bücher? Weil du hast gesagt, deine Bücher. Könnte man das irgendwie so, gibt's da so einen Oberbegriff? Kann man das irgendwie einschränken, eingrenzen? Naja, das ist also Zeug. Robert Merl. Ja. So ein bisschen Science Fiction? Bisschen Science Fiction orientiert, ja. Alois Huxley. Ja. Ja. Aber Däniken geht ja eigentlich ein bisschen auf den Keks, oder? Nicht? Naja, man muss das nüchtern lesen. Nicht so euphorisch irgendwie. Also, man darf nur besoffen lesen. Ja, besoffen lesen ist schlecht. Nee. Naja, gut. Ja, muss ich damit auseinandersetzen. Das ist eben, meine Bibel lese ich ja auch. Ja. Wie sieht man denn? Die alle auf den Keks sehen, die sagen, man muss Bibel lesen und so Zeug. Ja. Wie sieht dein Tagesablauf so aus? Wann stehst du auf? Also ist schon irgendwie konsequent jetzt arbeitslos seit 3 Jahren. Oder noch länger. Na, ich bin seit 2000 genau mit dem Studium fertig. Ja. Ja, und seitdem Was hast du studiert? Elektrotechnik. Und seitdem hast du quasi seit dem Ende des Studiums praktisch noch nicht gearbeitet? So sieht's aus. Also das ist doch Quatsch. Ich habe auch vorher nicht, ich bin ja 40 Jahre alt geworden, jetzt im Januar. Ich habe das letzte Mal zu Ostzeiten gearbeitet, als Elektriker im Stahlwerk und leider haben sie das Stahlwerk dicht gemacht, da musste ich mir jemand anderen suchen. Ja. Da blieb mir übrig, als zu studieren. Das Elektro, ach so. Und das hat ja aber dann auch nicht geholfen, das Studieren. Doch, die war eine schöne Zeit. Ja. Dass das nicht geholfen hat, dümmer ist noch nicht geworden. Kannst du nicht weiter studieren? Wie funktioniert denn das eigentlich? Mit Hartz IV kannst du nicht studieren. Ach so, darf man nicht, oder wie? Nee, dann bist du Student oder du bist arbeitslos. Ja. Aber wenn du jetzt nochmal studieren würdest, ach so, dann müsstest du BAföG beantragen, oder was? Wie funktioniert das? Ja, ich krieg's ja nicht zum Zweitstudium. Ach BAföG so. war ja die Finanzierung meines Erststudiums. Ja. Und du kriegst das ja nicht nochmal für ein Zweitstudium. Was würdest du studieren, wenn du heute studieren würdest? Würdest du überhaupt nochmal studieren wollen? Na sicher, sicher. Wenn ich Elektrotechnik, nicht so studiert. Ich habe gedacht, das ist ja der Hammer, da das wird gebraucht und Kommunikationselektronik spezialisiert und Zeug, Computerscheißerei und alles drum und dran, weil es ja alles hieß. Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich genau wie du Philosophie studiert. Und einfach darum geht, klüger zu werden, ja. Wo wohnst du denn? Na, in der wunderschönen Stadt Brandenburg an der Havel. Brandenburg an der Havel. Ach so. Aber da kann man nicht studieren, wa? Kann man da Philosophie studieren? Ja, Elektrotechnik. Ja, aber Philosophie könnte man auch Philosophie... Philosophie kann man in Brandenburg nicht studieren, nee. Ach so, scheiße, wa? Man kann hier so eine technischen Sachen da. Ja. Und das übliche BWL und Zeugs. Na, ansonsten könnte man ja einfach hingehen und sich irgendwie rinsetzen für eine Philosophievorlesung, warum nicht? Ja, na klar, ja. Aber ja, wird nicht angeboten, klar. Ach, scheiße. Was wird ja nicht vernünftig angeboten an Brandenburg? Nee, da wird nicht vernünftig angeboten. Oh, echt? Nur so Elektrokacke und BWL und Physik und so? Hm? Ach, scheiße. Und Maschinenbau natürlich. Ja, das hilft dir jetzt auch nicht, wa? Nee. Ja, naja, und so sieht mein Leben aus. Gut, wann stehe ich auf? Ich stehe auf, wenn mich meine Tochter weckt. Wie alt ist die? Die ist 3 Jahre. Ja. Muss ja in den Kindergarten. Ja, ja. Naja, die macht den Papa wach und dann geht's los. Ab in den Kindergarten wieder nach Hause? Jo. Hast du Freunde? Jo. Sind die auch arbeitslos? Sowohl als auch. Kollege, kann man nicht immer, wenn man jetzt wirklich alleine, also arbeitslos ist, Leute hat, die auch arbeitslos sind, kann man sich nicht irgendwas ausdenken, was jetzt möglicherweise, nee, ich meine jetzt nicht irgendwie mit Geld verdienen oder so zu tun hat, sondern irgendwie wirklich was zu machen, klar, was Spaß macht mit den Leuten. Buhl, na klar. Ja. Ja. Nee, ich meine jetzt nicht spielen, ich meine jetzt machen. Also so, wie arbeiten eigentlich, aber jetzt nicht so ein Arbeiten, wo man einen Chef hat und Geld für kriegt, sondern eine Arbeit zu machen, die man sich selber ausgedacht hat. Wie hier sowas? Kommt man ja nie drauf, wa? Ja, komm mal drauf. Ja. Was schwebt denn dir da so vor? Ich weiß es jetzt auch nicht. Du kommst ja nur auf Dummheiten sozusagen. Also, hat nicht jeder ein Häuschen von euch, was man schön ausbauen kann? Na, das ist doch Schwarzarbeit, das ist doch verboten. Nee, kann man doch selber machen. Wieso denn? Wenn er da nicht bezahlt dafür, dann doch nicht. Wenn man einfach sagt, okay, da steht ein Schuppen oder ein Stall, aus dem machen wir jetzt was. Ja, wo steht denn... Nee, weiß ich jetzt nicht, wenn ihr von euch... Was... Nee, ich meine, von euch... Euch gehört so was... Ach so, nee, ich meine jetzt... Wir haben nichts so was. Nee, ihr habt nichts so was. Die Leute, die Arbeit haben, ja. Und auch alle anderen eben nicht. Ja, ihr wohnt alle in so Wohnungen, in einem Mietshaus. Sozusagen, ja. Hm. Was willst du da machen, da... Kannst du den ganzen Tag die Treppe machen. Würdest du schwarz arbeiten? Ja, das ist ja irgendwie deprimierend. Nee, nee. Da sah ich jetzt nicht zu. Ach so, gut. Klare Ansage. Und die anderen, würden die auch Philosophie studieren wollen? Nee. Nee, Sport. Mein Inner, der mit mir zusammen, also wir waren ja da nachher in der Fachrichtung 4 Leute, die fertig geworden sind. Und von den 4 Leuten haben 2 Arbeit und 2 nicht. Ah. Und der andere da halt, der wurde Sport studieren. Der auch arbeitslos ist? Ja. Hm. Bringt euch jetzt auch nicht direkt zusammen, oder? Ja, nee. Ja, halt, ja. Ist ja nur so, das ist eben so, das, na, was würden wir machen, jetzt, wenn wir das halt nicht gemacht hätten und Zeug so. Ja. Nochmal von vorne anfangen und Zeugs, was hätten wir denn getan? wie würde das jetzt aussehen? Da fällt dir jetzt also keine quasi kleinere Lebensverbesserungsmaßnahme ein, weil die eigentliche wäre, einen Job zu haben, wa? Ja. Und die ist jetzt ein so großer Wunsch, dass man den zu äußern sich ja nicht traut. So sieht's aus. Naja, was heißt, naja, was, ja, was, das ist ja, ja. Traut, das ist eben, das, mein ja. Gott, wisst ihr ja nicht, wie viel Bewerbung ich schon weggeschickt habe, seitdem ich fertig bin mit dem Studium. Und rate mal, wie viel überhaupt zurückgekommen sind. Könntest also du kostet ins, ja auch alles Geld. Ja, ja. Könntest du auch ins Ausland gehen? Geht nicht, wa? Mit Tochter und so? Ja, mit, ja, schwierig. Ja, ja. Mario, dann beenden wir das Gespräch derart deprimiert. Naja, nö, muss doch nicht ja. Naja, so ist das Leben halt. So irgendwie muss ich die, ist doch nicht deprimierend. Kannst ja auch was Helleres an Musik jetzt mal spielen. Was Helleres an Musik? Naja, so was Aufhellenderes. Hast du jetzt eine Vorstellung? Muss ich mal kicken hier, ob ich jetzt auf die Stelle was Helleres finde. Ja, weiß ich nicht, na, Lassie Singers oder irgendwie sowas, so. Lassie Singers oder sowas, naja, das ginge doch. Warte mal, Lassie Singers hat, glaube ich, sogar wieder bei. Und wusstest du, dass Britta tot ist? Ja, das wusste ich. Ach, das wusstest du. Ich hab das mit Erschrecken festgestellt, wo ich mal geguckt hab, so Zeugs, und ich war ja da bei dem Abschiedskonzert von Lassie Singers. Ja, im SO36, wa? Ja, ja, ja. Genau, da war ich da hoch. Und dann in der Volksbühne 2003 bei dem Neujahrskonzert von Britta war ich auch. Ja. Und dann denke ich, jetzt musst du mal gucken, was ist da eigentlich los und so. Und dann 2004 gestorben mit 48 Jahren. Komisch, wa? Ja. Na, und Rio auch so früh tot. Ja. Und ich dich dran mit 40. Jetzt. Mensch, jetzt hör auf! Denk an deine Tochter. Die muss morgen ja, in den Kindergarten. Ja. Ja? Ja, aber was Optimistisches muss jetzt gespielt werden. Na, Lassie Singers sind ja auch nicht immer die Optimistischsten, das weißt du ja auch. Ja, naja, aber hier, naja, ja. Ja. Pärchenlüge oder so. Das Pärchenlüge. Tschüss, Mario. Ja, alles klar. Tschüss. Alleinstehende haben es doppelt schwer. Pärchen sind wie Parasiten. Pärchen werden immer mehr. Sie küssen, wo sie gehen und stehen und schauen sich nicht um. Pärchen bitte draußen bleiben. Uns wird's jetzt zu dumm. Pärchen stinken, Pärchen lügen. Pärchen winken und fahren nach Rügen. Cocktails trinken, Kartoffelchips essen. Händchen halten und die Freunde vergessen. Lassie Singers. Ich wohne

wäre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben. Alle 4 Jahre wird wieder gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält. Ärgern wir uns nicht! Das ist das wahre Gesicht. Darum verirre dich nicht. Bleib im Garten Eden und hör dir an die Reden. Dann kommen wir wieder nach vorn. Wo keiner eingehalten, eingehalten werden kann, sonst bliebe man nicht 4 Jahre dran. Denn das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Es einen Schreck oder nicht. Ich bitte, die Häufigkeit der Zwischenrufe zu unterlassen, weil sie stören wirklich. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Noch einmal. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ich fasse zusammen. La la la la. Andreas Soro war das mit Demokratie. Das war nicht zu überhören, dass der Titel wahrscheinlich so hieß. Heißt. Are you gorgeous? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Lebensverbesserungsmaßnahmen, was euch unmittelbar betrifft, ist das Thema heute. Es sind noch ein paar Sachen offen. Eine Musik wollte ich unbedingt noch spielen und den halbautomatischen Anrufbeantworter müssen wir uns auch noch anhören. Ah, nichts, das soll mich jetzt nicht davon abhalten, doch noch hier ein bisschen weiter zu telefonieren. Aber wer sich unbedingt was loswerden will, soll sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. So, wen haben wir denn hier? Hallo. Johai, ich bin André. Hallo André, Johai. Hallo, hallo. Ja. Du bist, du hast noch eine Vorstellung, welche Maßnahme dein Leben eventuell verbessern könnte. Jupp, verlängere mir den Tag auf 26 Stunden. Echt? Ja, ich bin Schülergymnasiast und also man ist wirklich echt am Kotzen. Und jetzt nächste Woche geht bei uns die Klausuren los, also... Erstmal wirklich nur noch am Stress. Und das heißt, du würdest jetzt irgendwie gerne wie irre lernen wollen, oder was? Wozu brauchst du jetzt 26 Stunden am Tag? Damit ich schlafen kann? Damit ich wenigstens halbwegs ausgeschlafen in der Schule bin. Gut, und die Zeit zu schlafen wird weswegen knapp? Zum einen ist es der ganze Schulstress und dann muss... Naja, aber der Schulstress ist ja immer derselbe. Der nimmt dir jetzt nicht mehr Zeit, als er dir sonst nimmt, oder? Ja gut, er nimmt mir nicht mehr Zeit, als er sonst nimmt. Nur er nimmt schon sehr viel Zeit. Aber hat er ja vor 2 Jahren auch schon gemacht, oder? Nö. Wieso nicht? Weil es da noch nicht ansatzweise so happig war wie jetzt in der Abiturphase. Also ja, Abiturphase 12, da bin ich jetzt. Also das heißt, du musst jetzt schon mehr lernen, oder was ist es? Mehr Hausaufgaben? Bei weitem mehr lernen. Und manchmal hat man auch wirklich Lehrer, da hat man das Gefühl, die wissen nicht, dass Schüler noch andere Fächer haben. So wenn sie einen zu in 2 Tagen Hausaufgabe aufgeben, wo du denn davor sitzt. Oh Gott, so 3 Seiten durcharbeiten, lässt grüßen. Ja, aber das 3 Seiten durcharbeiten ist doch das Schönste sind Deutschlehrer. Ja? Das Schönste sind Deutschlehrer, genau. Wieso? Was ist denn da die schrecklichste Herausforderung, die einem da begegnen kann? Also wenn, ich muss gestehen, gut, ich bin jetzt kein so schneller Leser, wie anscheinend der Durchschnitt ist. Also ich hänge da manchmal bei den Büchern wirklich extrem. Und jetzt hatten wir letztens die Aufgabe, zum Beispiel in Deutsch, wir lesen gerade Die Leiden des jungen Werther. Ein ja. So geiles Buch, kann ich jedem empfehlen, der mal sich übergeben möchte. Ja. Na ja. Gut, weiter. Sollten wir denn da sämtliche Stellen raussuchen, wo sich der Werther kritisch zum Adel äußert? Das heißt, ja. Das ganze Buch nochmal schnell verwahren lesen. Ja, aber so dicke ist es ja nur auch nicht, oder? Aber es ist scheiße geschrieben. Naja, kann man unterschiedlicher Ansicht sein, aber okay, das ist deine. Meine Ansicht vom Wärter ist nicht sendefähig, das sag ich jetzt. Ja, ja, naja, du hast ja trotzdem schon irgendwie zum Besten gegeben. Nee, also ich finde halt, man einfach den Tag verlängern. Wäre schöner, wären die Leute glücklicher, weil alle wären ein bisschen ausgeschlafen, da wäre man ein bisschen über 2 Stunden länger schlafen könnte. Also oder? Sechs. Ja, ich weiß nicht. Ja. Dann hatte ich noch eine Frage. Woher kriegst du eigentlich immer deine, sagen wir es mal, musikalischen Meisterwerke? Naja, sammeln, aufpassen, checken, Flohmärkte, so alles. Das ist immer eine Besuch. Hinhören, weiterforschen. Es ist immer so klasse, wenn man das so hört. So, weiß man immer nicht, ob du jetzt, ob es jetzt ein Blumen der musikalischen Verbrechen ist oder Kuttner. Siehste, ist doch schön, oder? Wenn man nicht genau weiß, ist eigentlich der Zustand, den ich immer versuchen würde herzustellen. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, na denn. Okay. Na, dir vor allem. Jetzt aber ab in die Falle. Du musst schlafen. Der fehlt dir nämlich, oder? Ja, bis eben habe ich ja noch an meinem scheiß Rechner gesessen. Ah. Ja. Ich will was vorbereiten, was macht das Ding? Spontan kackt's mir ab und erkennt kein CD-Laufwerk mehr an, das es hat. PSSH2. Frechheit. Ja. Genau. Natürlich am Abend, wenn man sich noch was vorbereiten will für morgen. Also. Okay. So. Tschüss. Als nächstes singe ich I can get no satisfaction. Die Zeitschriften krakeln von früh bis spät über die anscheinend befreite Sexualität. Doch außer einem bisschen Ersatzlust hab ich von allem nichts gewusst. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt, deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Man hält mich dumm und hält mich wie ein Tier. Man hält mich auch zum Narren, konsumier. Das wird dir nicht gelingen, mein lieber Mann. Das Zeug, das ist bald schrottreif. Und was dann? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die da herrschen, die haben ein Alibi. Ihr Alibi heißt Freiheit und heißt Demokratie. Doch ist das demokratisch, wie ich's begreif, wenn man mich in 4 Jahren mal zur Wahlurne schleift? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die Herrschenden, die sagen, ich tue, was ich tun kann. Doch was bieten mir die Herrschenden schon an? Statt Umwälzung nur eine ganz kleine Reform. Streng nach althergebrachter Norm. Ich bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien, schreien, schreien. Rolf Schredder war das mit, ich bin noch immer unbefriedigt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 Potsdam 70 97 330. Hallo, hier ist Klaus dran. Klaus Geiger. Ich möchte, dass ich zurückgerufen werde, weil ich Erich Fried, ihr solltet auch mal ein bisschen Auflog auf bei Captain Cook. Okay, ist eine andere Idee. Ja. Auch mal ein bisschen Erich Fried. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, grüß dich, Kuttner Ecke Wolle. Sag mal, ich hab letzte Sendung habe ich mitgekriegt, dass seit 15 Jahren dein Sprechfunk geht. Und ich habe mir ganz durchgezählt, weil ich habe erst seit 1994 deine Sendung das erste Mal gehört, das war im Mai. Jetzt ist aber das Ding, weil ich dachte, das ist schon ziemlich ärgerlich, dass ich seit mir 2 Jahre fehlen von deiner Sendung. Das andere Sache, dass ich dir erzählen muss, ich habe ja in der Zeit auch schon so viele Leute kennengelernt, auch so ja Rechtsanwälte und Ärzte. Also ich kenne nicht nur Chaoten in meinem Bekanntenkreis. Und es ist mir ein bisschen doof, weil ich habe immer so diese verdammten Diskussionen mit Leuten, die einfach nicht fähig sind, Dienstag von 22 Uhr bis 1 Uhr mal einfach mit sich hinzusetzen und mal ein bisschen zuhören. Und dann wundern sie sich, sag mal, wo hast denn die guten Ideen her? Da hat gesagt, na, von Kuttner. Weißt du, du gibst ja über Radio immer praktische Tipps. Ich habe geplant, mir eine Plane zu planen, die mich vor planlosem Regen schützt. Wenn die ganze Welt allmählich kaputt geht, dann muss man doch erst mal da gegen was tun. Ich meine, wenn ein Mensch ertrinkt, dann hat es doch keinen Zweck, dass man erst lange überlegt, wie man seine Kleider wieder in Ordnung bringt. Man muss ihn nur erst mal rausholen. Allerdings muss derjenige, der Lebensretter, unter Umständen äußerst brutal sein, falls sich der Ertrinkende in Panik festklammert, dann muss man ihn abschütteln mit Gewalt, wenn es sein muss, denn sonst müssen alle Beine absaufen. Ja, hallo, ich bin Sommerwolle. Ich möchte euch nur kurz mitteilen, dieser Karl-Heinz, der immer auf den AB spricht, auf den halbautomatischen Anrufbeantworter, Hut ab vor diesem Mann, Hut ab. Der Mann sagt nämlich die Wahrheit. Also wirklich, ich weiß ja nicht, ein Blumenstrauß zu Karl-Heinz oder ein Kasten Bier zu Karl-Heinz, Hut ab vor diesem Mann. Die meisten Leute haben auch schon längst vergessen, dass buchstäblich in jeder Sekunde durch einen Defekt an einem Militärcomputer aus Versehen ein Nuklearkrieg beginnen kann. Das interessiert die meisten Leute auch nicht. Und ich muss es noch mal wiederholen. Die meisten jungen Leute, die denken nur noch daran, mit 17 ihre Fahrerlaubnis zu erwerben, damit sie dann nach Möglichkeit auch mit 18 noch in der Gegend rumraten können und sei es mit der allerletzten stinkierten Schrottkiste. Was wir brauchen, ist die weitestgehende Abschaffung der PKWs. Besonders die in den Großstädten fahren, sind die allermeisten völlig überflüssig. Wir haben ja noch öffentliche Verkehrsmittel. Wozu müssen womöglich auch noch Schüler, Lehrlinge und Studenten auch noch mit so einer scheiß Stinkkarre in der Gegend rumfahren? Ist da reiner Wahnsinn. Und es ist auch nicht notwendig, Flugreisen über die halbe Welt zu machen. Auch dieser ganze Tourismus, das muss aufhören. Es gibt so gut wie gar nichts, was so bleiben kann, wie es ist. Ja, hey, Kuttner, Olli hier. Also, ich hatte ja hier lange nichts mehr zu sagen, aber heute hast du mich auf eine prima Idee gebracht. Man kann ja deine Sendung mal loben auf dem Band. Naja, das mache ich auch irgendwann mal. Tschüss. Pappalapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Und deshalb muss ich schreien. Schreien. Schreien. Hexerei. Gitterwolf wartet mit Kenka Rock. Damit ist die Sendung zu Ende. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Beziehungsweise sehen uns am Donnerstag, 21 Uhr in der Volksbühne zum Videoschnipselvortrag. Tschüss, schöne Nacht noch und schöne Woche. Oh.